Hallo zu einer neuen Folge des Pokala-Podcasts. Hallo. Ich bin der Adam. Und ich bin der Christoph. Wir reden heute über den Tatortreiniger. Tatortreiniger ist eine deutsche Sendung vom NDR, dem Norddeutschen Rundfunk. Und in der Hauptrolle spielt, wie der Name schon sagt, ein Tatortreiniger, gespielt von Björn Mädel. Genau. Und der macht seinen Beruf eben, er säubert Tatorte. Und an diesen Tatorten, also findet er immer trifft er interessante Leute. Meistens Leute mit Problemen oder eigenartige Leute. Also jede Person, die er trifft, ist eigentlich irgendwie komisch drauf oder hat irgendein Problem. Naja, und mit denen kommt er immer ins Gespräch und ist teilweise sehr witzig, was sich dann in den Gesprächen ergibt. Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, denn der Tatortreiniger ist eine Serie, die eigentlich nur auf Gesprächen aufbaut. Sie glänzt nicht durch Action oder andere Sachen, sondern eigentlich ist das Merkmal vom Tatortreiniger die Gespräche. Also man könnte die jetzt rein theoretisch fast als Hörbuch hören. Also da habe ich nur, das kann wirklich sein, man könnte es fast hören, weil das hat so ein bisschen was von Tarantino, der Film oder die Serie an sich nur gewinnt dadurch durch die Gespräche. Weil bei Tarantino, wenn man die Gespräche weglässt, hätte man auch nur stumpfe Action. Und aber gerade diese gewitzten Gespräche sind halt so hörenswert. Genau. Und was gefällt dir jetzt erstmal, um es kurz zu sagen, am Tatortreiniger? Ja, Tatortreiniger finde ich richtig gut, dass vor allem es auf Witzen aufbaut. Also ist total lustig. Das muss man dazu sagen, es ist eine Comedy-Serie. Es ist nicht schlimmes Drama, dass es alles in Bach runtergeht und die Leute... Es sind wenig Stellen dabei, aber die Stellen, die dabei sind, die sind schon herzlich. Nicht liebesmäßig oder so, aber auch schön. Also... Ja, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich lustig. Man soll eigentlich davor sitzen und lachen. Und das kriegt die Serie auch. Wobei ich denke, dass es nicht nur zum Lachen ist. Es sind auch ziemlich tiefgründige Serien, Folgen, die... Ja klar, aber da hat, finde ich, die Serie zwei Ebenen sozusagen. Die obere Ebene, da lacht man und man sitzt freudig davor, weil auch der visuelle Humor ist teilweise so lustig, wie mein Lieblingszitat, wä? Ja, genau. Und dazu das Gesicht, also der Björn Mädel hat eine geniale Mimik. Der spielt also, sehr, sehr gut, ja. Und ich kenne ihn noch aus Stromberg. Und er spielt eine völlig andere Rolle. Und dann spielt er ja auch noch mit in dieser Krimiserie, wie heißt's? Irgendwas mit Mord. Keine Ahnung. Ja, genau. Und dann gibt's jedenfalls noch die zweite Ebene, weil die Leute ja über ziemlich wichtige Themen reden. Teilweise zum Beispiel Schwule und Lesben reden sie. Das Vegetarier oder Veganer? Veganer und über Mord reden sie in jeder zweiten Folge, logischerweise. Und über Prostitution. Ja, aber wo wir beim Mord sind, also und wie die Verbliebenen das dann sehen, den Mord. Ja. Wie die damit klarkommen oder so. Also es ist gut gemacht. Oder sogar wie einmal der Mörder das selbst sieht, seinen Mord. Genau. Genau, und deshalb gibt es eigentlich die zwei Ebenen, weil man kann über die Gespräche eigentlich ziemlich lang nachdenken. Denn beide Parteien, also jeweils immer der Tatortreiniger, Schotti genannt, Heiko Schotte, bringt immer gute Argumente und die anderen auch. Denn also niemand macht sich sozusagen dicht, sonst ist eine richtig gute Argumentation. Der finde ich teilweise ein bisschen dümmlich dargestellt. Findest du? Naja, ja, also der fragt so ziemlich so Sachen, wo man denkt, okay, jetzt hat der andere recht, fragt der nochmal, haargenau nach, bisschen plump, wie das schon aussagt, so dieses, ich finde teilweise doch, dass er schon ziemlich plump dargestellt wird. Also, na okay. Auf der anderen Seite aber auch wieder so hinterfragend und so. Er ist gewitzt. Ja, genau. Er hat so Bauernschleue, würde ich jetzt sagen. Aber, weil er kriegt's ja aber trotzdem hin, bei den Leuten auch die richtigen Punkte zu kriegen, um eher so ein ewiges Gespräch. Ja, gut, aber er sagt ja nie die Punkte, also so selten die Punkte, die Leute kommen auch von selbst drauf. Mhm. Ja, okay, er hat ja auch seinen... So was Psychiatrisches eigentlich. Ja, er hat ja aber auch seinen Stammtisch, wo er immer hingeht und trinkt immer Bier. Also, ich denke, also, und er hat kein Abitur, sagt er auch selbst, da ist er stolz drauf. Fußballfan. Ja, guckt Fußball, immer HSV-Fan. Und ja, da muss ich dir mal sagen, mit dem Abitur, da gibt es eine Stelle, wo ich sehr gelacht habe. Wo er sich auf die Kiste stellt. Bei dem Sofa, oder nicht über mein Sofa. Die Folge, genau. Wo er sich auf die Kiste stellt, von der Kamera zu sehen wird und brüllt ganz laut, mein Name ist Heiko Schotte und ich habe kein Abitur. Genau, und dann kommt noch ein Passant vorbei mit seinem Hund und sagt, ja, da wäre ich aber nicht stolz drauf. Ja, die Stelle fand ich echt gut. Ja, genau. Und wir wollen jetzt mal über die einzelnen Folgen reden, über manche nicht so ausführlich, weil über manche es nicht so viel zu reden gibt. Oder manche auch einfach bloß uninteressant. Ja, oder manche gefallen uns auch nicht. Aber im Großen und Ganzen ist die sehr, sehr sehenswert und... Das nennt man übrigens Fliegenfolge. Folgen, die nicht interessieren und die nicht schön sind. Wegen Breaking Bad? Ja, das kommen wir irgendwann später mal drauf, warum... Über Breaking Bad können wir auch noch reden, aber das in einem anderen Podcast. Genau, denn 2011 wurde im NDR die erste Folge vom Tatortreiniger ausgestrahlt und sie hieß Ganz normale Jobs. Was passiert in Ganz normale Jobs? Also Ganz normale Jobs geht's darum, der Heiko Schotte kommt halt in der Wohnung und der Verstorbene da drinnen hat immer eine Prostituierte, die regelmäßig zu ihm gekommen ist, die aber von dem Tod nicht informiert wurde und kommt eben genau in dem Moment, wo der dort anfängt zu putzen. Genau, und sie ist natürlich komplett aus dem Häuschen total überrascht. Sie kippt doch auch sogar um und der Tatortreiniger, der Schotti, muss ihr erstmal beibringen, was wirklich passiert ist. Genau, und das ist so geschnitten, dass man im Hintergrund immer die offene Badtür sieht, wo jede Menge Blut an Fliesen ist. Ja, alles blutig. Und jedenfalls gibt es auch eine eklige Stelle da drinnen, der dann die Schnitten folgt. Wollen wir lieber eher chronologisch vorgehen, dass wir anfangen? Ist doch. Wo der die Schnitten ist, am Anfang gleich? Ach so, ja klar. Er kommt rein. Das ist auch lustig, man sieht es mehrmals. Er kommt immer an den Tatort, setzt sich hin, holt seine Brotbüchse raus und guckt auf den Blutfleck und isst erstmal eine Schnitte. Die auch ziemlich eklig aussehen. Das stimmt. Das gibt's auch später in Fleischfresser der Folge, wo er bekifft. Wie war das gerade mit dem chronologisch? Ja, es tut mir leid, aber ich möchte es noch kurz ausfinden. Der ist er bekifft, steht an der Scheibe, beißt sein Brötchen ab und ein Vogel fliegt volle Kanne gegen die Scheibe. So ein richtig schöner Blutfleck ist an der Scheibe. Und er beißt nochmal ab und wischt von innen die Scheibe sauber, weil er so bekifft ist. Ja, zurück zur Chronologie. Genau. Die Prostituierte ist erstmal total geschockt. Und es entspinnt sich aber relativ schnell ein Gespräch darüber, dass der Tatortreiniger, der Schotti, findet, dass Prostituierte gar nicht so ein gewöhnlicher Job ist, sondern dass er ziemlich außergewöhnlich ist. Worauf sie aber erwidert, dass Tatortreiniger auch ein ziemlich komischer Job sei. Und man merkt dann, dass der Schotti so angetan ist von der Prostituierten. Und ich weiß gar nicht, wie sie drauf kommen. Sie ist gerade im Gehen. Genau. Und er fragt dann, wie viel sie bekommen würde, hat zufällig so viel Geld dabei und will sie dann eben bezahlen. Aber er möchte kurz einen Staubsauger probieren, hat er, glaube ich, gesagt oder ja, so, als sie gerade im Gehen ist. Und das ist auch eine wunderschöne Kamera, wie sie lässt sich dann darauf ein und die fangen schon an, aber da erstmal zieht er sich noch um. Der will sich umziehen und dann geht er einfach zum Wäscheschrank für den Verstorbenen. Nee, er geht ja direkt ins Bad erstmal. Ja, und zieht sich dort um und aber zieht eine Hose oder einen Slip von dem Verstorbenen an. Genau, und die erkennt ihn wieder. Was ich aber, wo er sich noch am Unziehen ist, wo man plötzlich hört, oh, was haben die das hier vergessen? Und später kommt raus, die Spurensicherung hat ein Ohr vergessen, im Tatort liegen lassen. Und jedenfalls, Tatortreiniger kommt wieder raus, sie möchte ihrem Job nachgehen, möchte ihn oral befriedigen und plötzlich merkt sie aber, ja, er hat das Parfüm des Verstorbenen angelegt. Was sie wiederum total dann abturnt. Genau, und macht scherzeshaft noch, ja, aber es fehlt noch, dass sie auch noch seine Unterhose anziehen, worauf rauskommt, ja, die hat er auch angezogen, er wollte halt was Frisches anhaben. Und da ist dann auch wegen dem Abstoßen, was noch dazu kommt, sie guckt nach rechts und sieht diesen riesigen Blutfleck, der noch im Bad zu sehen ist und ist natürlich gleich abgeekelt. Ja. Und deswegen lässt sie es, glaube ich, erstmal sein, oder? Die setzen sich, glaube ich, direkt wieder hin. Oder trinken. Ja, die trinken die ganze Zeit Sekt. Ja. In der ganzen Folge, sie werden immer beschwipster. Und letztendlich kommen sie aber zu dem Punkt, dass sie es doch sein lassen und ihrer Wege nachgehen. Aber im Grunde genommen geht die Folge im Großen und Ganzen aber über die Berufe. Weil auch, ja, genau. Weil auch wird ja erwähnt. Da sind wir der tiefer in die zweite Ebene. Genau. Und der Verkäufer der Krawatte, also der Besitzer der Wohnung ist nämlich Verkäufer von Krawatten gewesen. Und da wird bemerken die auch, dass so ein Beruf, den wir möglicherweise als ganz normal verstehen würden, wie Krawattenverkäufer, eigentlich auch total ungewöhnlich ist, weil in ganzen Tagen nur über Krawatten reden. Krawatten, Krawatten, Krawatten, um zu zitieren, ist halt auch unnormal und deswegen ist halt jeder Beruf, ja, hat was Ungewöhnliches an sich. Ja, aber also das erste Folge war so gut, aber die hat mir bei Weitem nicht so gefallen wie weitere Folgen dann. Also, ich würde auch sagen, es gibt weitaus bessere Folgen, aber ich fand die gut, ja, solide und eine echt gute erste Folge. Das fixt einen auf jeden Fall an. Ja, am Anfang gab es ja auch nur 4 Folgen. Ja, aber die erste Staffel eben. Genau. Jetzt zur zweiten Folge der ersten Staffel, die heißt Spuren. Und das geht darum, dass der Schotti zu einem Schriftsteller kommt und ich glaube, es war die Tante, wegputzen muss. Also die sterblichen, nee, nicht mal die sterblichen Überreste, sondern einfach nur das Blut, was übrig geblieben ist. Über die kann ich persönlich jetzt nicht so viel reden. Es geht einfach darum, dass der Schriftsteller zum Beispiel sich immer die, wenn er gerade Schmerz empfiehlt, weil seine Tante halt gestorben ist, dann weint er nicht oder er trinkt sich, sondern er schreibt oder spart sich die Emotionen auf, um sie später dann freizulassen. Genau, er schließt sie weg, um sie später hervorzuholen. Genau, das ist doch auch, wo er sich auf den Finger haut oder haut ihn, glaube ich, mit der Kiste oder so und er schreit nicht, sondern versucht sich zu beruhigen und sich den Schmerz zu merken, was natürlich auch wieder ziemlich eigensinnig ist. Und das, der hat sich halt so, wie sich so die, ja, nichts gegen Schriftsteller, aber wie so klischeehaft sich so wichtig, während er dort sauber macht, er ist ganz leise und regt der Schriftsteller sich die ganze Zeit auf, ist ja zu laut. Und ja, er regt sich die ganze Zeit auf über die Lautstärke. Ja. Ja, genau, und am Ende inspiriert der Schotti den Schriftsteller anscheinend. Mit einem Wurstbrot. Ja, genau, aber die ganze Zeit, er schreibt und schreibt und guckt wieder zum Schotti und schreibt und der Schotti freut sich so, dass über ihn geschrieben wird und sagt dann, ja, das ist Amidolsulfin, damit kann ich das und das wegmachen. Ja, aber genau, der denkt, es wird über ihn geschrieben. Genau, und erklärt alles, das ist der Putzschwamm und so. Und am Ende stellt sich aber raus, der Schriftsteller ist von seinem Wurstbrot so angetan, weil da noch ein einsames Gürklein drauf liegt und so. Und genau. Wie hat die dir persönlich gefallen jetzt? Sie war zäh. Also es war eine echte zähe Folge, weil bis zum Ende, wo das dann eigentlich interessant wurde, sind ewige Dialoge, die auch Hintergrund haben, aber den ich nicht nachvollziehen konnte. Also mir hat sie teilweise, also größtenteils auch nicht so doll gefallen. Sie hat natürlich lustige Stellen gehabt. Jede Folge hat lustige Stellen. Was zum Beispiel mit dem Buch, wo er irgendwie reingeschrieben hat oder irgendwas reingeklebt hat und der die ganze Zeit verhindern will, dass der Schriftsteller das Buch öffnet, weil er angeblich Mann hasst. Aber im Großen, also ich fand sie komplett gesehen nicht so gut, aber man kann sie sich angucken. Ja. Also angucken kann man sich jede Folge von Tatortreiniger. Sollte man. Große Empfehlung, guckt euch Tatortreiniger an. Ich meine, von denen haben wir gesponsert, von NDR. Die nächste Folge, das ist die dritte der ersten Staffel, sie heißt Nicht über mein Sofa. Und das ist mit einer der besten Folgen. Ja, sie ist sehr großartig. Es geht erstmal darum, der Heiko kommt zu einem Haus, anscheinend sehr gut situiert, sehr reich, mit einem großen Zaun und einer Fernsprechanlage. Und das erste Problem, vor das er gestellt wird, ist, dass er den Personen im Haus vermitteln muss, dass er vor der Tür steht. Genau. Und wie macht man das? Er klingelt eben und dann hört man so, wie die Sprechanlage angeht. Aber extremes Rauschen erstmal. Genau, und nichts verstanden wird und dann hört man ein Bellen, was als Abschreckung. Genau, auch nee, das war der falsche Knopf, sagt dann die alte Frau. Genau. Und anscheinend ist es eine alte Frau nur. Genau, und sie muss sich sicher sein, dass er von der Firma ist. Genau, das Problem, denn vorne am Tor ist eine Kamera und das Problem ist, die ist viel zu hoch eingestellt. Genau, und dann soll er halt seinen Ausweis hochhalten, hält ihn hoch und dann sieht er den Ausweis und fragt halt, ob es möglich ist. Genau, und dann macht das eben so, stellt sich auf seine Kiste, die er immer mit rumschleppt und hält den Personalausweis oder den Putzausweis neben sein Gesicht. Und dann sagt sie, glaube ich, ja, aber nach Abitur sehen sie nicht aus. Genau. Und dann schreit er eben diesen sehr schönen Satz, ja, mein Name ist Heiko Schotte und ich habe kein Abitur. Und darauf wird er dann reingelassen. Ja, und als er reinkommt, stößt er an eine Vase mit seiner Riesenkiste. Der stößt eigentlich fast viel Folgen stößt auf jeden Fall irgendwas um mit seiner Kiste. Ja, diese auch über Schottis Kampf, wo er, der haut eigentlich... Die Kiste ist dieser größte, mit diesem Band, was er um die Schulter hat, dieses größte sperrige Ding, aber er trimmt immer. Ein Herz für Schmutz. Ein Herz für Schmutz steht drauf. Ja, und haut eine Vase um, macht sie kaputt. Genau, ja, ist die von eBay und dann sagen, na, die ist von Sotheby's oder was? Irgendwie so. Ich will das Ding jetzt. Jedenfalls, ja, und ein riesen Blutfleck. Am Ende einer Treppe. Ja, und dann spannt sich das halt alles auf. Ja, es geht erstmal darum, wird schnell klar, der Frau ist ihr Sofa viel wichtiger als der Tod. Als der ganze andere. Das Sofa ist das Heiligste. Genau, denn mitten im Raum steht ein Sofa, das anscheinend sehr alt ist, was einen riesigen Schnitt in der Mitte hat, was aufgeschnitten wurde mit grober Gewalt. Und die Frau, die ältere Dame, erklärt dem Schotti eben, dass ein Einbrecher reingekommen ist, sie eben bedroht hat und Geld von ihr wollte. Und sie wollte ihm eben das geben, was sie im Portemonnaie hat, aber das hat ihm nicht gereicht und sie hat sich dann bewusstlos gestellt. Nee, erst ging es darum, er stand nämlich schon auf dem Sofa. Genau. Und die Frau hat gesagt, er möge doch bitte von dem Sofa runterkommen, Geld kann er haben. Genau. Und da ist dem Einbrecher wahrscheinlich, ja, Sofa, okay, hat das aufgeschlitzt. Aus Wut einfach. Und wie die Frau dann sagt, ja, konnte ich nicht mehr an mich halten. Genau, aber es wird nur gesagt, dass sie sich dann ohnmächtig gestellt hat und wie er gegangen ist und sowas. Sie sagt ja, sie hat sich bewusstlos gestellt und dann wäre der Einbrecher die Treppe hochgegangen und anscheinend ins Rutschen gekommen und nach hinten umgefallen und lag dann plötzlich tot am Ende der Treppe. Genau, und da denkt sich der Schotti noch nichts weiter dabei, fängt gemütlich an zu putzen, es entstehen wieder interessante Gespräche, mit einmal fällt ihm auf, dass irgendwas an den Blutflecken nicht stimmt. Ja, er versucht doch kurz irgendwie... Er versucht nachzukonstruieren, wie der gefallen sein könnte, ob er irgendwo abprallt und dann dorthin kommt, weil der Blutfleck war erstaunlich weit weg. Und dann plötzlich merkt er, ich glaube, dass an dem Golfschläger Blut ist. Ja, und dann kommt halt raus, dass die Frau größtenteils mit einem Mord beteiligt war, die Oma. Denn sie hat den Einbrecher nämlich runtergeschubst und dann lag er am Fuße der Treppe, das stimmt soweit. Nur, die Sache ist, er war am Leben und war höchstwahrscheinlich verletzt. Ihm tat's weh, hat ein bisschen gezuckt, anscheinend hatte große Schmerzen. Und dann hat sie an den perfekten Swing gedacht, sich den Golfschläger genommen und ihn hingerichtet und volle Kanne ihm einen Schlag mit einem Golfschläger verpasst. Und, ja, und damit er halt stillhält, bietet sie ihm den Maserati an. Denn... Sie hat ein Auto, wie sie es bezeichnet, mit dem sie nur mal zum Friedhof um die Ecke fährt. Aber das ist ein Maserati, auf den der Schotti sehr, sehr scharf ist. Und da denkt sie sich, ach, sie können das Auto haben. Vorher bedroht sie ihn noch, dass zum Beispiel dass sie den Inspektor sehr gut kennt. Und dass der zum Beispiel gegen ihn wegen Vergewaltigung ermitteln könnte, weil der Schotti sie ja so vergewaltigt habe. Was natürlich wieder zeigt, dass diese Person total wahnsinnig ist eigentlich, obwohl es gar nicht so schnell bemerkbar ist. Und da bietet sie ihm das Auto, den Maserati an. Genau, und dann weiß er halt nie, was er machen soll und ruft einen Freund an, was der davon hält, ob er es nehmen soll. Und der Freund, der klar, er will wissen, was der dafür machen muss, dass er den kriegt. Und er muss halt den Mund halten. Und der Freund unterstützt ihn gleich und so, aber trotzdem ist sich der Schotti nicht sicher, ob er es machen soll oder nee. Und na, putzt erstmal weiter Überlegt. Findet noch die Katze, die dort irgendwas Blutiges rumschleppt, oder? Ja, nee, die Katze, die läuft nur durch den Blutfleck und verteilt das ganze Blut um einen schönen Raum. Aber er ist ziemlich begeistert vom Auto und findet, dass es eine extreme Verschwendung ist, wenn das nur die alte Dame hat. Deswegen ist er die ganze Zeit im Konflikt und freut sich teilweise auch so, dass, weil er sagt zum Beispiel irgendwie, ja, selbst die Versicherung könnte ich ja nie bezahlen. Und er sagt, ja, die übernehme ich natürlich. Und er gleich, wie ein kleines Kind, springt er auf, wirklich? Ja, oh nee, das kann ich nicht annehmen oder so gleich. Also es ist sehr lustig. Zumal die Oma nur mit dem zum Friedhof fährt, mit dem Maserati. Ja. Und er würde das halt als Geschenk bekommen, aber ist sich eben nicht sicher, den Mord verschweigen oder den Maserati nehmen. Und als großes Argument sagte sich, na, ist ja eh schon tot, der andere. Und dann gibt's ja eigentlich gar nicht so viel, was passieren könnte, weil der ist tot und ja, genau, aber schließlich denkt er, ja, okay, nee, ich nehm's nicht und putzt eben noch schnell weg. Ist dann, ich glaube, er sitzt dann gerade im Bad und telefoniert wieder mit seinem... Nee, das war vorher. Nee, nicht im Bad. Ich meine, er ist noch in einem anderen Raum, telefoniert jedenfalls gerade mit seinem Chef. Genau, und dann will die Oma den Schläger zurückhängen. Genau, das sieht man so parallel, wie die alte Frau gerade den Schläger wieder, den sie gesäubert hat, wieder weghängt. Und der Schotti, glaube ich, der sagt, ja, ich bin hier fertig, ich fahre gleich zur Goethestraße oder so. Und parallel sieht man, wie diese Frau eben den Golfschläger irgendwie so ganz wackelig hochhängt. Und dann hörst du dann so bloß schreien und poltern. Ja. Und dann sagt er zu seinem Chef, ja. Warten Sie mal kurz, ich muss mal kurz gucken. Geht Richtung Treppe, sieht diese alte Frau dort regungslos auf dem Boden liegen, ganz unbekümmert, beugt er sich runter, fühlt den Puls und sagt, Chef, es dauert hier noch ein bisschen. Irgendwie. Neuer Auftrag, gleiche Adresse. Genau, und nimmt das so ganz seelenruhig hin, aber sehr lustig. So, als nächstes ist die vierte Folge der ersten Staffel. War die letzte, ne? Das ist jetzt die letzte. Ja, genau. Genau. Die erste Staffel. Genau, die erste Staffel waren vier Folgen, weil da wurde erstmal geguckt, ob die erfolgreich ist. Die nennt sich Geschmackssache. Die habe ich, glaube ich, gar nicht geguckt. Doch, das ist die mit dem Psychopathen. Psychotherapeuten. Ah, Kaffee, ja. Ich habe die nur einmal geguckt, glaube ich. Also das geht darum, er muss bei einem Psychotherapeuten putzen und plötzlich kommt dann aber noch eine Patientin von ihm. Genau, und der tiefere Sinn ist bei der Serie, dass es geht um Dates und... Die Frau sagt, ja, der Richtige wird schon kommen. Genau, und er ist der Meinung, na, wenn bei den Dates nichts rauskommt oder man sich in die Falschen verliebt, dann ist es vertane Zeit. Und da ging bei der Frau darum, sie kochte sehr gut. Genau, selbst Pralinen gemacht, die man dem Sänger geschickt und ist mit dem Sänger hinterhergereist. Die haben sogar, glaube ich, dann auch einen Kaffee zusammen getrunken oder irgendwas zusammen gegessen, aber ist logischerweise nicht mehr geworden. Denn die Frau ist auch ziemlich korpulent gewesen. Genau. Und dann sagt Schotti eben auch, ja, was stellen Sie sich vor, wenn Sie hier, ich sage jetzt mal so, dick sind, dann werden Sie ja keinen Mann kriegen. Und da sagt sie, ja, der Richtige wird mich schon nehmen. Und das ist ja halt die Frage, ob man wirklich komplett so sein sollte, wie man ist, oder ob man sich ein bisschen verbiegen sollte, um eben auch andere Ziele zu erreichen. Genau, ja, und die Frau sagt dann eben, ja, sie hatte einen Haufen schöne Auftritte und so ist es nichts geworden. Sie war mit dem Sänger essen und... sie hat eine schöne Zeit und das versteht ja Schotti nicht, ist halt ein Mann. Ja, das hätte ich nämlich auch gerade so gedacht. Ich könnte mir vorstellen, dass es so eine Frau-Männer-Dinger ist, dass die Männer viel größer, also insgesamt Männer viel größere Erfolge brauchen als Frauen, dass Frauen schon sowas glücklicher macht als jedenfalls Männer. Ja. Naja. Also mir hat sie persönlich nicht so doll gefallen. Also weil dann parallel ist ja noch dieser Geist von dem Psychotherapeuten aufgetaucht. Also die Frau stellt sich ja vor. Ja, also nicht echt. Aber mir hat die jetzt nicht so gefallen. Ich weiß nicht, dir? Ich habe wenig Erinnerung. Es war eine gute Folge. Also. Ja, aber jetzt fangen wir mit der zweiten Staffel an. Und mir persönlich hat die erste Folge sehr, sehr gut gefallen. Denn sie heißt Über den Wolken. Also das ist wirklich eine richtig gut gemachte Folge. Genau, es geht darum, oder willst du es zusammenfassen? Ja, es geht darum, dass wieder ganz normaler Auftrag. Er muss sauber machen und... In einem Haus von so einem... Designer, der das Essen in Werbung designt. Was? Ich glaube, da kommt in der Folge kommt das erste Mal raus, dass der aufgehört mit Rauchen, der Schotti. Ja, das ist eine sehr große. Und der großer Punkt. Mann, der dort gewohnt hat, hat seine Frau umgebracht. Genau. Und war Raucher, das muss man mal zusagen. Genau, und er hat seine Frau, ich glaube, es war mit einer Axt irgendwie ziemlich massakriert, weswegen ziemlich viel Blut war. Und ja, aber Shotty macht einfach seinen Job, denn am Anfang ist dieser Folge, ich glaube, niemand da. Er sieht, glaube ich, nur nebenan sind irgendwelche Leute, aber im Haus ist niemand. Bis plötzlich der Mann... Nee, die Nachbarin kommt vorher. Ach genau, die Nachbarin kommt ja noch vorher, mit dem, wo sie sich den Kopf stößt und irgendwie, das, sie ist doch total erschreckt. Genau. Und das, da halten sie sich doch das Messer an den Kopf, weil es kühlt, die Wunde. Aber dann wird's ja erst richtig wichtig, meiner Meinung nach, wo dann nämlich der Mann kommt, der seine Frau umgebracht hat, noch Jacke zu, aber später macht er die Jacke auf, das ganze Hemd drunter blutbefleckt. Und er ist eigentlich ziemlich rational und erzählt so drüber, wie er seine Frau umgebracht hat. Genau, und er sagt so ganz offen und als wäre es das Normalste der Welt, er hat sie umgebracht, weil sie wegen einem Senffleck auf seinem Hemd genörgelt hat. Genau. Und im Grunde genommen geht die Folge darum, dass sie die ganze Zeit drüber reden, wegen dem Umbringen und sowas, ob der sich stellen sollte. Und Shotty ist die ganze Zeit, der ist ja gefangen, der will weg, darf aber nie. Ja genau, am Anfang reden sie noch miteinander, aber dann sagt Shotty, ja, ich glaube, er sagt, was ist, wenn ich gehe oder irgendwie so. Er muss irgendwas holen und dann... Jedenfalls kommt raus, ja okay, der Typ hat eine Knarre und der wird den Shotty nicht einfach gehen lassen. Und dann läuft das alles auf eine Situation hin, der Mann muss auf Toilette, ein großes Geschäft erledigen, sitzt auf Toilette und Verzeihung, möchte nicht, dass der Shotty mit im Raum steht, weil er da nicht kann, aber möchte natürlich auch wissen, dass der Shotty nicht wegrennt, genau, und da hat er sich einen netten Trick eingefallen lassen. Als Kontrolle muss er halt singen und dann singt er über den Wolken. Und das ist eine so geniale Szene. Während er das singt, läuft er die Treppen hoch, es gibt nur noch Wolken für ihn. Ja, also er singt und singt eben weiter und versucht die Treppe hochzugehen von dem Badezimmer weg, damit er eben entkommen kann. Und die Treppe wird langsam zu Wolken und er läuft langsam im Himmel. Und plötzlich... Also fertig ist mit Singen, oben an der Treppe angekommen ist, hört er uns spülen und rennt wieder zurück. Genau, und ist halt nichts geworden draus. Am Ende ist... Und, also währenddessen ist immer die ganze Zeit, weil wegen seiner Nikotinabhängigkeit, wegen seinem Rauchen, der Mann raucht immer nebenher und dann zum Beispiel lässt er sich von ihm anblasen oder schnüffelt so durch den Rauch durch, aber lehnt immer ab zu rauchen. Und am Ende ist es doch so, liefert er den dann aus? Oder? Nee, am Ende entscheidet er, dass er irgendwie beide weg wollen. Genau, die wollen nämlich beide, ich glaube, er hatte Geld oder irgendwie sowas. Jedenfalls wollen sie beide irgendwo weg, nach ganz weit weg. Aber es kommt dann die Polizei. Ich weiß nicht, wenn die kommen. Nee, ich glaube, die kommen dann einfach gehen aus dem Haus raus und plötzlich steht dort die Polizei und nimmt den Typen fest. Ja. So glaube ich war's. Wo man dann Mitleid mit dem Typen hat. Ja, also eigentlich ist er ziemlich rational gewesen, aber trotzdem, er hat seine Frau mit einem Axt umgebracht. Ja, und er meinte, da tut er auch erstmal eine Nervensäge definieren. Das ist eine Säge mit einem ganz feinen Blatt. Ja. Und wenn man damit einen Nerv sägt, merkt man nichts. Aber irgendwann ist der Nerv durch. Ja. Und als bei ihm der Nerv durch war, hat er eben die Axt genommen und seine Frau damit ein Stück gehackt. Genau. Die nächste Folge, die zweite der zweiten Staffel, heißt Die Challenge. Und darum geht's, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Das geht darum, er muss in irgendeiner Wohnsiedlung putzen und ich glaube, die Freundin von dem Toten ist so De-Promi und die versucht alles, irgendwie, also wenn es eine Folge gibt, die man sich nicht angucken braucht, ist das die, Also sie versucht halt aufmerksam... Die findet es überhaupt nicht schlimm, dass der Freund tot ist. Und will es nur als Publicity nutzen. Genau, und tut sich dann halt als die traurig, aber das war echt keine gute Folge. Genau, und will dann den Blutfleck, den Shotty schon weggeputzt hat, wieder mit irgendwie Marmelade nachmachen, damit die Reporter eben was zu filmen haben. Aber die hatte im Markt ein, zwei gute Szenen gehabt haben, aber... Ich fand die echt nicht gut. Also wenn es die schlechteste Folge gibt, dann war das die, meiner Meinung nach. Ja, also ich fand die auch nicht das Rohr. Obwohl man sagen muss, beim Tatortreiniger im Allgemeinen redet man trotzdem von einem hohen Niveau. Aber wenn es eine schlechte Folge gibt, dann ist es die. Ja. Aber angucken kann man sie sich und dann die eigene Meinung. Ja. Und jetzt kommen wir meiner Meinung nach, also jedenfalls zu meiner absoluten Lieblingsfolge. Das ist die dritte Folge der zweiten Staffel und sie heißt Schottis Kampf. Die ist richtig gut. Die ist also versteckt so kritisch und es aber na, nicht nur versteckt, sie spricht ganz offen nationale Themen an und so. Ja, aber auf dem Gegenzug kritisch. Ja, okay. Aber wir müssen kurz erklären, um was es geht. Denn, wie der Name schon sagt, Schottis Kampf, es kommt von Mein Kampf, geht es darum, dass Schotti mit Nationalsozialisten konfrontiert wird. Denn er muss in einer, was ist es, ein Verein putzen Verein gehen? Deutsche Eiche oder so heißt der Verein. Ja, genau. Und ja, die wirken, also der trifft direkt einen Mann, der wirkt ziemlich geleckt und sowas, aber die machen was mit jungen Leuten und so. Und als er fragt, was mit jungen Leuten machen, ja, wir singen, wandern und sowas. Genau, und wollen sie wieder zur Politik bringen. Genau. Genau, sie wollen der Politikverdrossenheit entgegenwirken. Jedenfalls wird Schotti dann relativ schnell an den Ort des Geschehens geführt, nämlich ein Raum, der vollgestellt ist mit Nazi. Mit originalen Bildern oder Uniformen, Thors Hammer. Der Teppich. Ja, original von irgendeinem. Ach, von welcher Villa war der hier nochmal? Ja, und dann so eine riesige so eine riesige Statue von Adolf Hitlers Kopf. Dann noch das Kronjuwel der Ausstellung, eine kleine Schatulle, wo der Hausarzt von Adolf Hitler nach seinem, oder irgendwie sein letztes Exkrement, seine letzte Kacke reingetan hat, die total ausgetrocknet ist. Und mit irgendwie, also überall Nazi-Zeug halt. Und Schotti ist erstmal ziemlich überrascht von dem, was da drin ist. Aber fragt erstmal so, ja, ist das hier legal? Weil eigentlich darf das doch nicht so ausgestellt werden. Privatsammlung. Genau, und da sagt der andere Typ, ja, ist Privatsammlung hier und so. Und dann kommen sie auf Mein Kampf zu reden. Und es geht direkt so, ja, haben sie Mein Kampf überhaupt gelesen? Und da sagt Schotti, nee, so ein Nazi-Zeug, das lese ich nicht. Wo dann der andere behauptet, dass, wenn er es nicht liest, warum weiß er, dass es nur Nazi-Scheiß drin steht? Genau, er hat ja seine Informationen nur aus zweiter Hand. Und ab da geht eine Diskussion los, die ich so grandios finde. Sie ist echt genial. Weil Schotti steht voll so auf der linken Seite. Ich würde nicht sagen links, aber. Nee, auf dem Standpunkt, das ist rechts ist scheiße. Genau, aber dann wird ihm plötzlich von dem Nazi klar gemacht, dass er gar nicht so gut begründen kann, weshalb Nazis so schlimm sind. So, der gibt offen zu, dass der Holocaust totaler Mist war. Und Hitler hatte eine gute Idee oder so. Ja, und er fragt, warum wird Hitler so verteufelt? Und da ist sein Argument, also Schottis, ja, er hat den Zweiten Weltkrieg angefangen. So. Und der Rechte ist der Meinung, ja, aber Alexander der Große oder Cäsar oder Napoleon. Genau, haben alle große Feldzüge, Schlachten, die teilweise viel brutaler waren, geführt und über die davon offen reden, das sind keine Verbrecher. Ja, und das ist die ganze Zeit solche Argumentation, die teilweise sehr gut geführt ist, weil die Gewichtigkeit der Argumente ziemlich gleich groß ist. Wo man aber sagen muss, also es ist mit Absicht natürlich Argumente rausgesucht, die möglichst gleich sind. Ja, natürlich, also es ist halt so dargestellt, dass beide wirklich sehr auf einer Ebene stehen und nicht der Schotti die ganzen Argumente bringt, die den Nationalsozialismus halt verteufeln würden. Aber es ist halt so großartig gemacht, dass man sagen muss, wenn man rein nur die Argumentation, also angenommen, man wüsste nichts über Hitler und würde nur die reine Argumentation von den beiden hören, würde man sich sagen, ja gut, was haben denn alle gegen Hitler? Wenn man überhaupt nichts weiß, wüsste man nicht, auf welcher Seite man sich positionieren müsste, weil der eine die Argumente bringt, der andere die. Genau. Also sehr ausgeglichen. Ich denke, es würde sehr schwer sein, sich zu entscheiden. Na ja, und dann sagt er halt, dass der Verein ein neues Logo bekommt. Genau, wie ein neues Hakenkreuz. Ja, das ist so eine Raute, oder haben sie das irgendwie Raute genannt? Ja, so sagen, was er darin sieht. Genau, und Schotti sagt erstmal so, ja, also der andere sagt, wir haben auch ein neues Zeichen. Schotti sagt zu Spaß halt, ja, das Peace-Zeichen. und dann wird ihm eben dieses Zeichen gezeigt aus komischen Strichen. Und er soll sagen, was es ist, und er sagt halt, ein Gummibärchen. Genau, denn das kann man doch nicht als Gummibärchen sehen, wenn man hier den Kopf nimmt und da die Arme. Genau. Und da den Körper. aber wo sind dann die Arme? Genau, und dann sagt Jolly, es ist behindert. Und da wird es erst so genau. kritisch. Und dann wird gleich gesagt, Vorsicht. Ja, und es geht, was durch und durch sich durchzieht durch diese Folge, ist, dass Shotty so abgetan ist, dass er irgendwas geistig braucht, um sich klar zu halten. Und er stellt sich dann immer Sachen vor, wie zum Beispiel, dass ihm ins Gesicht schlägt oder einfach wegrennt, genau. sich Schwämme in die Ohren steckt. Also das ist aber so gut dargestellt. Die stehen gerade voreinander und der Nazi redet gerade was und plötzlich knallt Shotty ihm voll eins ins Gesicht und nochmal und er geht zu Boden. Und aber dann ist direkt ein Schnitt und man sieht, wie der weiterredet. Also ist es sozusagen nur in Shottys Geist gewesen. Und das gibt Haufen solches Zeug. Und der Verstorbene halt, an dem Tag ist die Beerdigung und deshalb muss der dann weg, der Nationalsozialist. Genau. Und deshalb bringt er einen weiteren aus dem Verein, Bombe heißt er. Kannst mich Bombe nennen. Genau. Der soll auf Shotty aufpassen. Genau, weil der Nazi natürlich merkt, dass Shotty ein bisschen kritisch ist. Richtiger Klischee-Nazi, also Springerstiefel, Bomberjacke, gegelte Haare, nicht Bierflasche. Nicht sehr helle. Überhaupt nicht. Schönen Klingelton hat er. Genau. Irgendeine Sirene, Luftalarm. Ja, und vorher sagt der noch, es geht um Minderheiten, also dass es einen Rassenunterschied gibt und es natürliche Minderheiten gibt. Genau, und das führt dazu, dass Shotty nun seine überlegenere Position ausnutzt, denn er merkt, der Bombe hat in Deutschland hat Probleme mit seiner Freundin. Er hat anscheinend seine Freundin betrogen und hat nun Beziehungsprobleme. Und deshalb macht Shotty ihm ein ganz schlechtes Gewissen, dass er zu seiner Freundin muss und er müsste ja nur kurz noch fertig putzen und so. Aber es gibt ein Problem. Denn da sind anscheinend irgendwelche Spezialkakerlaken im Teppich. Die er sich ausdenkt. Genau, also die sind nicht existent, aber... Und laut Shotty machen die alles in Sekundenschnelle zunichte und wenn da auch nur eine überlebt, also er könnte sie jetzt wegmachen, aber wenn nur eine überlebt... In ein paar Stunden wäre die ganze Ausstellung kaputt. Genau, und er fragt, was man machen könnte und da sagt Shotty, ja, das muss alles in die Spezialreinigung. Genau. Aber Bombe muss ja weg. Genau, und er sagt, er wäre im Vorstand, er könnte das rein theoretisch, wäre befugt dafür, sowas anzuordnen. Genau, und da sagt Shotty, okay, du kannst zu deiner Freundin gehen und schreib mir noch schnell den ganzen Papierkram, dann kannst du gehen und ich pass auf, dass die Leute das gut einladen. Ja, wenn das wegkommt und, aber ja. Das haben wir alles quittiert und so. Und, also, man sieht so einen Laster anfahren und der Bombe ist ein bisschen irritiert. Aber, naja, oder schreibt die ganzen Papiere und Shotty nuschelt immer so, was es ist. Ja, und das ist... Ach nee, das war's falsch, jetzt brauche ich das ja noch. Und dann, genau. Nee, das muss ich unterschreiben. Genau, oder, ja, willst nicht unterschreiben? Okay, dann unterschreib ich. Und dann schreibst du nochmal daneben. Oder, das ist das Papier für den... Und so kriegt er eben reingetrickst. Ja, und die Leute, die dort mitkommen, dieses Fachteam, alle Arbeitshosen... Genau, Latzhosen, dick, irgendwie dreckige Arme... Und aber Bombe, der kriegt das nicht mit. Ja, und dann... Fährt Bombe weg erstmal. Und dann wird alles entrümpelt. Alles einfach in den großen Container gehauen dort. Alles weg. Und das Lustige ist auch, der eine Typ schmeißt so ein Bild auf den Container und das landet voll auf irgend so einen Spieß und wird durchrissen. Und so ein älterer Herr läuft mit dem Dackel vorbei und sagt, Vorsicht, dass nichts kaputt geht. Sei doch vorsichtig. Genau. Und jedenfalls wird alles... umgerissen. Ich glaube, außer die Schatulle. Ja, genau. Die nimmt sich Shotty noch schnell weg. Und ich glaube, der eine Typ fragt ihn sogar, ja, auch noch umtapezieren oder ummalen. Ja. Und ja, machen sie. Und dann sieht man nicht weiter, wie es ist. Der andere Nazi kommt wieder zurück. Und sieht noch nicht, geht noch nicht ins Zimmer. Und da sagt Shotty, gibt ihm die Schatulle, woraufhin der Chef dort komisch guckt und sagt, ja. Und was sie gesagt haben mit diesen natürlichen Überlegenheiten. Vorher sagt er ja noch, ja, hier, ihr Freund musste weg zu seiner Freundin, der hat hier eine Entrümpelung. Komplett Entrümpelung angeordnet, ich weiß auch nicht, aber er sagt, er wäre im Vorstand, er dürfte das. Und der Nazi geht halt in den Raum. Riesiger pinker Raum. Ja, ich habe mich auch schon gewundert, weil sie ja sagten, das sind noch so wichtige Sachen drin. Genau. Und der Nazi ist total aufgelöst, weiß überhaupt nicht, was es soll. Und der Shotty sagt nur noch, das, was Sie vor uns mit den natürlichen Überlegenheiten gesagt haben, da ist was dran, genau, und geht. Und damit endet die Folge. Das ist einfach das genial. Ist sehr, also sehr brillant, diese Folge. So. Die muss man sich unbedingt angucken. Also. Und was cool ist, manche Folgen wurden übersetzt ins Englische. Und diese Folge gibt es auch sogar im Englischen hier im Deutschen zu gucken. Das ist in der dritten Staffel mit dabei. Der Shoddy hat zwar eine ganz komische Stimme, aber das ist ja immer so bei Synchronisation. So, jetzt müssen wir weitergehen. Wir müssen loslassen von der Folge. Als nächstes kommt Angehörige. Das ist das mit dem schwulen Zauberer. Die hab ich nie gesehen. Die habe ich. Okay, also die fand ich persönlich auch nicht so gut. Das geht darum, der kommt, muss so ein Zauberer wegputzen. Ich glaube, der hat einen Herzinfarkt oder was auch immer. Aber mit blutiger Folge, ich weiß es nicht. Und trifft dort, glaube ich, auf den schwulen Ex-Freund des Zauberers und zwischen denen und entspinnt sich dann eben ein Gespräch über Homophobie und Schwulen. Und ich glaube, noch irgendjemand anderes kommt mit irgendwelchen Wieseln vorbei. Darauf verstecken sie sich in irgendeiner magischen Box, kommen aber nicht mehr raus. Und Shoddy wird klaustrophobisch und wird dann K.O. geschlagen von dem anderen. Und die Leiche ist nämlich noch in dem Haus in so einer komischen Kiste und der Schwule will aber die Leiche eben woanders beerdigen oder irgendwo verstreuen, weil er nicht will, dass die Familie, die eben anscheinend ziemlich homophob ist, die Leiche ordentlich christlich beerdigen kann. Und das ist so im Groben die Folge, aber die hat mir jetzt nicht so gut gefallen, war ganz lustig, kann man sich angucken, aber da guckt man sich lieber Shoddys Kampf an. Jetzt kommt Auftrag aus dem Jenseits. Und ich glaube, jetzt wird's ein bisschen kontrovers. Ja, also ich fand die Folge genial. Und mir hat sie irgendwie überhaupt nicht gefallen. Also, weil es gibt ja, also erstmal im Groben, worum es geht. Also diesmal ist der Tod ein Obdachloser und Shoddy, das muss putzen. Wo spielt's? Ah ja, genau, in einer alten Villa im Wald, total verlassen. Und während er dort putzen soll, hat noch ein Spiritueller den gleichen Auftrag, dort eine spirituelle Hausreinigung durchzuführen. Sprich, also es gibt ja oft so, wird oft gesagt, dass halt nach dem Tod die Seele noch da ist. Mhm. Und man sich nicht lösen kann und so. Und er soll halt dafür sorgen, dass die Energie im Haus wieder durchfließen. Und Shoddy kommt hin, keiner da, denkt sich nichts. Man sieht, während er dann dort zum Tatort hochläuft, sieht man nochmal jemanden vorbeihuschen und so. Dann ist Shoddy oben angekommen, sieht die Matratze, wo der Obdachlose geschlafen hat, Dreckhaufen, den er einfach beiseite tritt, geht halt rein und mit einmal hört er wieder das Rascheln, geht zurück zur Treppe und sieht halt den Wolf. Erschrocken, rennt weg und stellt sich aber raus, es ist der Schamane, der eine Wolfsmütze aufhat und dann lernt die sich kennen und so. Der Schauspieler von dem Schamanen ist übrigens sehr grandios. Weißt du, wie er heißt? Bei mir fällt sein Name gerade nicht ein. Nein, aber er spielt auf jeden Fall bei Der Schlussmacher, spielt er die zweite Hauptrolle neben Matthias Schweighöfer. Genau. Ja, und dann geht das halt los. Shoddy glaubt nicht an so ein Zeug. Und Der Schamane schon. Ja, logisch. Und jetzt geht's darum, jeder möchte das Haus auf seine Weise reinigen. Und den anderen davon überzeugen, dass seine Weise die einzig richtige ist. Mhm. Gibt's auch eine gute Szene, wo erstmal coole Musik ist und Shoddy halt, es kommt im Notstromaggregat, stellt das rein, dann siehst du, es ist Schnitt, man sieht, wie der Schamane dort eine Trommel gestellt, dann kommt Shoddy wieder mit einem Eimer voller Putzlappen, der Schamane legt irgendwelche Wedel hin, Shoddy schaltet Licht ein, der Schamane bläst Räucherstäbchen an. Also gegenseitiges Bettrüsten. Also, genau, das ist eine sehr lustige Stelle. Ja, und dann geht's halt darum, dass der Schamane mit der Seele reden kann. Mhm. Ja, das hat mich zum Beispiel gestört, wie der dann mit dieser komischen Stimme redet und irgendwie hat mir das persönlich nicht gefallen. Ja, ich find, das haben sie da ein bisschen auf die Schippe genommen. Also ja, aber mir persönlich war nicht klar, macht er das nur aus Scherz? Oder also soll klar werden, dass es nur ein Scherz ist? Oder soll der wirklich reden? Ich denke, solche Leute gibt's ja wirklich und die machen das für sich selbst. Und ich denke, der hat es laut gemacht, einfach um zu tun, um Shoddy davon zu überzeugen. Mhm. Ja, und dann fragt er, ob er den Tod überhaupt gekannt hat. vielleicht, ob der überhaupt will, dass er mit der Seele redet. Mhm. Und dann meint der Schamane, ja, und geht's noch um Aura und Menschlichkeit, wo Shoddy darauf sagt, ja, das ist überhaupt nicht menschlich, wie der hier gestorben ist. Und ich weiß gar nicht mehr, wie genau, aber auf jeden Fall kommt raus, dass Shoddy den Verstorbenen kennt. Der war Klassen, haben die den nicht immer alle geärgert? Genau, Pissedoof hieß der. Ah, genau, Pissedoof. Und sie haben den, also der Schamane fragt, ja, habt ihr den geärgert? Nee, es war immer lustig, wir haben alle gelacht. Und er selbst ja am meisten. Ja. Weil der Pissedoof hatte das Problem, wenn er einmal angefangen hat zu lachen, hat er so gelacht, bis er eingepinkelt hat. Genau. Und das haben die natürlich ausgenutzt und hat dann erzählt, schon ja immer einmal zur Klassenfahrt, saßen er und ein Kumpel vor ihm und der Pissedoof saß hinter dem, was sie wussten und... Ist er nicht eingeschlafen oder so? Nee, und die haben so getan, als wüssten sie nicht, dass er ihnen zuhört beim Gespräch. Und da sagt halt der Schotti, ja, er hätte das auch damals gehabt mit dem Einpinkeln. So war es, genau. Ja, mit dem Einpinkeln. Und da fragt er, wie er es weggekriegt hat und er sagt, mit Sekundenkleber zugeklebt. Und dann wird bloß noch erzählt, wie der Pissedoof ins Krankenhaus kam. Genau. Und daraufhin ist der Schamane entrüstet und sagt Schotti, der hat jetzt die Möglichkeit, mit der Seele zu reden, sich zu entschuldigen. Und dann wird das halt alles noch ein bisschen abgezogen. Und am Ende biegt der Schamane das so, dass Shoddy eine Feier für alle, genau, für alle Obdachlosen machen soll. Ja, genau. Und dann planen sie es beide so. Dann kommt raus, wollen sie es nächste Wochenende machen. Da hat der Schamane keine Zeit. Das Wochenende danach hat Shoddy Fußball. Und dann schieben sie es so auf. Und am Ende wird eigentlich klar, beide werden nie diese Feier machen. Und haben bloß so fürs gute Gewissen geredet. Ja. Aber in allen, also wenn man so ein bisschen so von dem Spirituellen weiß, was die eigentlich erreichen wollen und andersrum, ist es sehr lustig und eigentlich auch sehr tiefgründig. Also ja, okay, das mit dem Hänsel, da muss ich dir recht geben. Also da, dieses Reden, weil das war wirklich sehr gut, weil das zeigt, der Schotti, der sich mit über den lustig gemacht hat, hat gar nicht richtig mitgekriegt, dass es so schlimm für den anderen war. Aber dann kriegt das halt doch mit, dass eigentlich der total richtig gemobbt wurde und richtig schlimm behandelt wurde. Das muss ich der Folge geben. Aber im Allgemeinen hat mir der Schamane nicht gefallen. Und also der Schauspieler mag gut sein, aber irgendwie, es hat für mich nicht gepasst. Manchmal mag man es auch einfach nicht. Ja, also. Aber dir hat's gefallen. Aber das ist eine Folge, da muss man. Also ich habe sie drei oder viermal habe ich die gesehen. Ich habe sie nur einmal gesehen, von daher, aber. Schottis Kampf zum Beispiel habe ich zigmal gesehen. Ja. Genau, das war die zweite Staffel und jetzt kommt die dritte. Da heißt die erste Folge Fleischfresser. Und darum geht's erstmal darum, Schotti kommt in ein Haus, muss putzen, aber kommt in die Wohnung nicht rein, weil er den Schlüssel nicht hat. Und ich weiß nicht, ob er bei der er klopft bei der Nachbarin und wird, glaube ich, reingelassen, was auch immer. Sie ist aber gehbehindert. Also sie sitzt die ganze Zeit im Rollstuhl, kann nicht laufen. Und dann stellt sich halt raus, dass sie nicht nur im Rollstuhl sitzt, sondern auch Veganerin ist. Und darauf entspinnt sich die ganze Zeit Gespräche darüber, wie es halt ist, die ganze Zeit sich selbst einzuschränken oder eben unfreiwillig eingeschränkt zu sein. Und also wir hatten in meiner alten Klasse hatten wir eine Veganerin. Und wir haben oft Diskussionen geführt. Ist das nun sinnvoll? Ist es nicht sinnvoll? Und empfehlen da selber ein paar Argumente. Beiden Seiten. Und in der Folge werden richtig gute Argumente genannt. Das ist auch, wenn man ein Problem hat, sollte man erstmal zu Tatortreiniger reinschauen, ob die nicht Argumente dazu haben. Genau, genau. Nee, aber da muss ich sagen, dies hat mir sehr gefallen, die Folge. Ja, die war auch ganz gut. Also die war weniger, es ging weniger um den Tatort an sich, also ich glaube, da geht kein... Man geht kein einziges Mal dahin. Genau, weil am Ende geht man glaube ich, wieder... Nee, man sieht am Ende nochmal ganz kurz wieder putzt. Ganz kurz, aber bloß. Das kann sein. Ein Vogel dann wieder. Ist das mit dem... Ist das dann? Ja. Okay. Was ja auch eine große Rolle spielt, dann, sie reden halt immer wieder und währenddessen ruft zweimal, glaube ich, der Ex-Freund der Veganerin an. Die Veganerin liebt die noch. Genau, aber und er liebt sie auch noch. Nur sie hat Schluss gemacht, weil er sie hintergangen hat. Er hat sie betrogen, sagt er. Er hat Leichen gegessen, sagt sie. Und stellt sich eben raus, dass er... Er hat gesagt, er würde da und da hingehen und war in Wirklichkeit immer im Steakhouse. Er war jeden Mittwoch mit seinem Kumpel im Steakhouse und er hat immer noch nach Leiche gerochen, hat sie gesagt. Und deshalb hat sie mit ihm Schluss gemacht, weil sie mit niemandem leben möchte, der den Tod von Tieren zu verantworten hat. Und darauf bietet Schotti dann, wie nennt das, eine Fleischesser-Patenschaft oder irgendwie so, irgendwas mit einer Patenschaft an. Der rechnet das vor, also auf jeden Fall bietet er an, er verzichtet... 2 Wochen lang ist es, glaube ich. Genau, auf Fleisch und damit dafür darf dieser Freund dann jeden Mittwoch, würde das hinkommen, dass der mittwochs dann immer Schnitzel essen kann oder irgendwie... Genau, so. Oder so, weil der Veganerin es ja anscheinend darum geht, dass weniger Tiere umgebracht werden. Und wenn der Schotti dafür nichts isst, weil er halt auch mindestens 2-mal am Tag isst, kann er... isst er 2 Wochen lang nicht und dann hat der Freund 1 Monat lang komplett... dürfte er Fleisch fressen. Essen. 1-mal am Tag. Und ich glaube, sie geht das dann ein und ruft auch ihren Freund wieder an. Zwischendurch bekiffen die beiden sich dann nochmal und Schotti rollt dann, glaube ich, mit dem Rollstuhl wild durch die Gegend. Ach, und da fällt mir gerade ein, da ist am Anfang mal eine Szene, da fällt im Rollstuhl ein Apfel, ein Apfelsine runter und rollt weg. Genau. Und Schotti guckt einfach so hinterher und guckt die dann an und die fragt ganz entsetzt, warum das nicht aufhebt und sagt er so, ja... Behinderte wollen das doch meistens. Er sagt so, ja, aber mir wird immer gesagt, irgendwie, das wäre unhöflich, wenn man das aufhebt. Und dann sagt sie, ja, es wäre einfach nett, wenn genau. Sie mir das aufheben würde. Also, weil man sagt ja immer so, man soll Behinderten nicht alles nachreißen. Also, das ist wieder dieses übervorsichtige, ja, ich möchte ihm seine Gefühle nicht verletzen. Genau. Wenn man helfen kann, soll man helfen. Genau, das ist gleich das zweite Thema, was uns eigentlich behandelt wird, das ist der Umgang mit Behinderten. Mhm. Und halt der Umgang mit Veganern, Vegetariern. Genau, und was auch eine Weile lang drüber reden, was macht einen Menschen aus? Wann ist der Übergang von einem Mensch zu einem Tier zu einem Menschen? Und das erste Argument, was Schotti bringt, ja, der aufrechte Gang. Genau, und sie sitzt ja behindert im Rollstuhl. Also weiß ich und nicht, dann so, ist. Oh, ja, ja, und es sie findet da auch keine Argumente. Genau, und darüber wird auch argumentiert. Jedenfalls sind sie dann bekifft und plötzlich ruft aber sein Chef ihn an und das führt dann, glaube ich, relativ schnell zum Ende. Dann kommt noch die Szene, wo er halt vor dem Fenster steht, sein Brötchen isst und volle Kanne dieser Vogel. Ich glaube, der isst bloß die Wurst runter. Der hat bloß die Wurst runter, wollte sie sich zusammen und isst. Ja, genau. Und da kommt er halt raus, er hält sich gar nicht an die Abmachung. Nee, doch, er sagt irgendwie ab morgen oder so. Naja, aber sagt er ja, dann geht er rüber und isst die Wurst. Und er sagt sich, ich glaube, ich habe sie letzte geguckt. Ich kann auch sein, ich bin falsch, aber ich dachte, er geht so hin und guckt zu seinem Brot an und drauf ist Wurst und er sagt so, morgen oder so. Ich glaube, das ist ja gar nicht mehr. Und da habe ich mir nämlich gedacht, gut, er wird sich nicht dran halten, die Veganerin denkt das trotzdem, ist mit ihm und so hat er dem wieder geholfen, ist er mit dem Freund zusammen. Naja, also ich fand sie ganz gut, die Folge, kann man sich gut angucken. Also es gibt auf jeden Fall schlimmere, aber die ist ganz gut. Also das Argumentieren ist immer grandios und da dieses Vegane und Behinderung ein sehr brisantes Thema ist, kann man sich das auf jeden Fall sehr gut anschauen. Ja, auf jeden Fall. Als nächstes kommt Schweine. Die 2. Folge der 4. Staffel. Wo geht's denn? Die kenne ich gar nicht, glaube ich. Es geht darum, es ist wieder in einem Haus an, ich glaube, Waldrand oder so. Und Schotti muss dort putzen. Am Anfang ist aber... Also die Frau redet die ganze Zeit von einem Schwein, was alles verwüstet hatte, ob sie losgegangen wäre. Nee, kenn ich. Und dann schaut die ganze Zeit, ja, und der Mann, was hat er gemacht, hat er was geklaut? Und die, ja, das war kein Mann, das war ein Schwein. Und der so, ja, okay, aber was hat denn der gemacht, dass sie so wütend sind? Und stellt sich dann raus, dass es halt wirklich ein Wildschwein war und kein Mann, der halt als Schwein bezeichnet wurde. Was jedenfalls auch noch rauskommt, ist, dass die beiden sich aus, ich glaube, sie waren jugendlich, als sie sich kennengelernt haben, vielleicht 18, 19 Jahre alt. Und das kriegen sie am Anfang erstmal nicht mit, weil sie sich gegenseitig nicht sehen. Aber dann sehen sie sich halt doch und kriegen plötzlich mit, oh, wir kennen uns ja und die waren mal damals zusammen. Aber sie hat ihn dann verlassen für einen anderen Freund, den die alle hatten. Und sie sagt halt, ja, ich habe ihn dann lang nach uns geheiratet. Das stellt sich raus, sind, glaube ich, nur 2 Monate oder 3. Und dann stellt sich auch raus, sie hat ihn schon während sie noch zusammen waren, betrogen mit dem anderen. Weil Shotty anscheinend nie groß mit ihr über irgendwie brisante Themen geredet hat, der immer, ja, okay. Und irgendwie, sie ist vom Studium oder irgendwoher ist sie gekommen, irgendwas mit Beruf oder so, ist 14 Stunden lang mit dem Auto gekommen, kommt dann zu ihm ins Schlafzimmer rein und er fragt sie irgendwie, das erste, was er ihr fragt oder ihr sagt, jetzt vom Haus ist ein Parkverbot, dass du auch dran denkst, das Auto umzuparken. Und sie war halt in der total romantischen Laune, ja, ich bin 14 Stunden wegen dir gefahren. Und deswegen ist er erstmal direkt, war anscheinend wütend, ist in Barfuß runter, hat das Auto irgendwie eine Viertelstunde weggefahren und ist dann eine Viertelstunde in Barfuß wieder nach Hause gelaufen. Und deswegen hat sie ihn verlassen, weil er eben nicht sehr feinfühlig war. Kurz macht er auch eine Anspielung darauf, dass irgendwie ihre größte Tochter ziemlich Ähnlichkeiten mit ihm selbst habe. Und das tut sie dann so ab. Jedenfalls finden die beiden dann eine Tasche, oder der Schotti wirft aus Versehen eine Tasche um und Kondome fliegen raus und Sexspielzeug. Oder er findet nur ein Kondom. Jedenfalls stellt sich raus, oh, der Mann hat eine Affäre anscheinend mit irgendjemandem, weil er irgendwie immer sagt, er ist übers Wochenende weg und betrügt seine Frau. Darauf ist die Frau natürlich total wütend und macht sich langsam an Shotty ran und sie hört dann aber auf, weil er auch gesagt hat, er habe eine Freundin. Was aber gar nicht stimmt, oder? Nee, was natürlich nicht stimmt. Der hat auch sich so einen lustigen Namen, Fuzzi. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber er hat sich den Kosenamen Fuzzi für sie ausgedacht. Jedenfalls sagt sie ja, bricht sie halt ab und sagt, ja, das wäre ja sowieso nur von ihr aus Rache. Und da sagt er, ja, von mir aus wäre es auch nur aus Rache. Und dann fangen sie halt an. Und das ist auch wieder sehr humoristisch, also visuell, weil sie krabbelt, also sie geht los auf die Treppe, zieht sich so langsam aus, hat dann irgendwie noch ihre Strumpfhose halb an. Er zieht ihr die Strumpfhose aus, die hängt noch fest, er zieht sie immer länger, gummiartig länger. Und muss aber noch von links das Kondom holen und kommt wieder zurück, wird von zu ihr hingeschnapst und liegt auf ihr schon drauf auf der Treppe, versucht mit dem Mund so nebenher das Kondom aufzumachen und dabei kriechen sie die Treppe hoch und so und macht das Kondom auf. Ach, du dich selber kenn ich. Und dann kommst du oben an der Treppe an und er schafft es dann endlich reinzukommen. Ja, dann geh ich irgendwie in den Schrank oder so. Dann sind sie in der Besenkammer und man sieht nur den Hintern, der immer von Shotty immer raus und rein, raus und rein, also aus der Tür raus und wieder rein kommt und dann kriechen sie dort rum und alles zu, ich glaube sogar lustiger Musik und sehr unterhaltsam und sehr lustig gefilmt. Muss ich sie mal gucken, die Folge? Ja genau, wir haben die unten, du kannst sie dann direkt mal gucken. Und jedenfalls, wie geht's dann weiter? Ich glaube, es beruht darauf, also sie will dann glaube ich wegfahren. Aber ihr Auto springt nicht an, weil, keine Ahnung, keine Batterie mehr, was auch immer. Und plötzlich läuft aber draußen wieder ein Wildschwein rum, ums Auto rum und er ist noch drin beim Einnebeln. Und sie kommt aber nicht aus dem Auto raus, weil es ein Wildschwein ist. Da ist die Folge zu Ende. Aber die kann man sich wirklich angucken, weil gerade diese Sexszene verdammt lustig ist, obwohl sie eigentlich, soweit ich weiß, ohne Worte abläuft. Die dritte Folge der dritten Staffel heißt Carpe Diem. Weißt du noch, um was es da geht? Okay, Carpe Diem, warte. Soll ich es erzählen? Also. Musste ja. Ja. In Carpe Diem geht es darum, er ist in der Behörde. Ja, doch. Okay. Und die erste Hälfte dieser Folge geht nur darum, dass er durch diese, dass er erstmal kommt er nicht ins Zimmer, er findet den Raum nicht und alles ist wirr. Irgendwo läuft eine Ente rum. In 2 Meter Höhe ist eine ausgeschnittene Wand und da sitzt ein Typ drin und es ist alles ganz wirr und ganz also verschroben. Und da wird so ein bisschen das Beamtenleben auf Ämtern so genau dargestellt. Und so alles weiß und grau. Aber alles so gelblich komisch mit einem Filter gefilmt. Und nebenher laufen immer noch so 2 Bestatter mit so einem riesigen Sarg rum und finden auch ihren Weg nicht raus. Und Shotty wird dann von einem Beamten, also soll dann reingelassen werden, die Tür ist aber abgeschlossen und dann sagt der Beamte, okay, warten Sie hier, ich hole kurz was anderes und kommt dann nach langer Zeit wieder und dann schaut die, ah, da sind Sie ja endlich und wer sind Sie? Ich sage, ja, Sie wollten noch einen Schlüssel holen. Ach so, ja, den holen Sie am besten bei Herr so und so, wie der Verstorbene halt hieß. Und der Schotti halt so, ja, aber der ist doch tot. Ach so, ja, dann müssen sie es von dort und dort holen. Und dann geht er wieder bei einer anderen Frau Hilfe holen. Und die sagt erstmal ihre Nummer. Und Scholli sagt seine Handynummer an. Ja, genau, und guckt so spielerisch, aber sie brauchen hier eine Nummer und sie sind keine extra Wurst. Und dann zieht er sich eine Nummer. Und will aber nicht warten und dann kriegt er einen Schein von dem anderen. Und dann geht er halt dazu rein. Und nuschelt er das genauso vor wie, und dann, nein, sie müssen ja nochmal ziehen. Genau, und dann holt er sich die Nummer, die ist dann aber irgendwann dann plötzlich wieder abgelaufen, wo er dann kommt, die ist schon vorbei, und dann bricht er die Tür auf und kommt dann trotzdem rein. Und fängt an zu putzen, und dann kommen plötzlich die zwei Bestatter mit dem Sarg, weil die noch Fotos machen müssen, weil sie sonst die Leiche nicht wegnehmen dürfen, wegen den Beamten halt, weil da kommt gleich ein Beamter hier, nee, sie müssen aber so einen Schein haben. Und da stellen sie... Genau, Passbilder. Genau, und dann ist er, los, wir müssen Passbilder machen. Der andere so, können wir auch so ein lustiges machen, wo wir mit so Grimassen... Jedenfalls stellen sie den Sarg ab und sagen ihm hier, ja, der muss hier bleiben und wir müssen kurz Passbilder machen. Schotti putzt so und... Alter, der Wind ist echt krass. Wir haben hier nebenher ziemlich starke Windverhältnisse. Die Welt geht gerade unter. Jedenfalls putzt er und plötzlich kommt jemand aus dem Sarg. Und macht halt buh. Ja, aber Schotti stellt es sich bloß vor und Schotti guckt ihn halt an. Er guckt an und weiter. Und guckt, dann schreckt er wieder so hoch und denkt, oh, jetzt erschreckt er sich. Dann macht der Geist, in Anführungszeichen, wieder so gruselige Geräusche. Und dann, oh, sie können sich wenigstens ein bisschen erschrecken. Und der so, nee, ich glaube nicht an sowas. Genau, und sagt halt, ja, warum soll man sich vor Geister erschrecken? Die können auch sowieso nicht mehr als buh machen. Und der ist an einem Herzinfarkt gestorben. Und will Schotti das halt erklären und dass er ja noch hätte so viel machen können, sieht sich in seinem Büro um, sieht den Baum und... Ja, das ist auch so lustig. Das ist mein Bonsai-Baum, der wäre noch so groß geworden. Aber die Sache ist ja, was ich an der Folge sehr gut fand, dieser Typ ist ja nur imaginär vom Schotti sich vorgestellt. Er ist nicht wirklich existent. Und deswegen sagt er dieser Verstorbene immer das, was Schotti gerade denkt. So, Schotti fragt ihn, glaube ich, irgendwie, welcher Religion er angehört. Und er sagt er, ja, ach, na, nix so bestimmten. Das weiß ich jetzt gerade nicht so genau, weil Schotti natürlich nicht weiß, was er war. Oder der Mann sagt eben, ja, oh, jetzt so ein Spiegelei oder sowas. Und der Schotti, oh ja, heute Abend, ich habe so Hunger, jetzt da könnte ich mir direkt ein Spiegelei machen. Und man merkt sozusagen so ein bisschen, das ist halt wirklich nur so ein Geistesbild von ihm, der ihn auf die Idee bringt. Nee, das war, der erzählt doch der Verstorbene, wie der Herzinfarkt abläuft. Ja, das kommt dann später, das kommt auch noch. Und der erzählt, wie es ist und so, und Schotti die ganze Zeit, oh, ein Spiegelei. Und will sich damit ablenken. Genau, der will sich ablenken. Ja, aber der redet auch über das Spiegelei dann. Na, geht jemand sich ablenken will, was er dazu isst und wie er das macht. Genau. Und dann kommt es aber zu der Szene, als Schotti plötzlich selbst anscheinend eine Art Herzinfarkt kriegt und zu Boden geht und halt im Sterben liegt und der Mann halt... Und vorher hat er seine Freundin angerufen? Oder nein, seine zukünftige Freundin? Nee, hat er eben nicht angerufen. Er wollte sie anrufen, aber weggekriegt. Er sagt im Sterben gerade so, ja, wenn ich das überlebe, ich werde sofort Merle anrufen, werde ihr sagen, dass ich sie liebe oder so und dass ich sie heirate und überlebt es dann aber doch. Rafft sich wieder auf und sagt, ja, ich will nicht sterben. Und das war so eine Warnung. Und dann ruft er seine Frau, also mit der das immer so ungeklärt ist, ruft er an. Und er reicht aber nicht, legt auf. Und dann ruft sie ihn plötzlich an. Und er sagt, ja, hier, ich habe mich, glaube ich, nur verwählt. Und dann ist die anscheinend enttäuscht. Und er sagt eben schnell so, ja, doch, ich wollte eigentlich, kann ja mit dir reden. Und sagt ihr es dann halt doch nicht, dass er sie heiraten will. Und ich weiß gar nicht, geht es dann noch groß weiter? Er putzt dann noch. Und jetzt weiß ich das Ende der Folge gar nicht mehr. Auf jeden Fall drückt er dann den wieder in den Sarg rein. Ja, ich glaube, der liegt dann einfach... Und als der Sarg dann mitgenommen wird, wird noch kurz gestritten, wer vorne und wer hinten ist. Genau, oder wo vorne ist. Und ja, man könnte doch die Leiche umdrehen. Niemand macht diesen Sarg auf. Und ich glaube, Schotti putzt dann einfach zu Ende. So, und jetzt machen wir kurz nochmal eine Pause. Jetzt sind wir gestärkt zurück aus der Pause. und reden jetzt über die letzte Folge der dritten Staffel, die da heißt Ja, ich will. Ich glaube, du hast sie nicht gesehen. Nee, ich habe die nicht geguckt. Genau, und ich habe sie gesehen, aber auch bis jetzt nur einmal, da ich sie im Fernsehen gesehen habe. Wir haben sie zwar jetzt auch schon auf DVD, aber ich habe sie nur im Fernsehen gesehen. Da geht's nämlich darum, wie der Jordi wohin kommt, weiß ich nicht, weil ich den Anfang nicht gesehen habe. Jedenfalls putzt er in der Wohnung von einem Typen, der anscheinend ziemlich hundeverliebt ist, anscheinend in seine Kampfhunde oder was auch immer. Und der hat zum Beispiel so ein Regal, da steht so ganz groß Sex drauf und mit irgendwelchen Pornoartikeln, also nicht so ein charmanter Herr, der dort anscheinend lebt und umgebracht wurde. Oh ja, ich glaube, die habe ich doch geguckt. Das ist die mit den Lesben. Genau, und doch, die habe ich geguckt. Okay, stellt sich nämlich raus, der Typ wurde anscheinend von seinen zwei Hunden zerfleischt und zu Tode gefleischt. Jedenfalls kommt plötzlich eine Frau an und die beginnt ein Gespräch mit dem Schotti. Und es kommt, ich glaube, relativ schnell dazu, dass sie erzählt, sie habe eine Bekannte, ich glaube, es war eine Bekannte, in Afrika, nee, nicht mehr in Afrika, die kommt aber aus Afrika, die dort aber politisch verfolgt wird, weil sie, ich glaube, für eine spezielle Zeitschrift oder so geschrieben hat und deshalb politisch verfolgt wird. Und wenn sie zurückreist, wird sie umgebracht. Genau, und die kriegt nur die Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland, wenn sie heiratet. Und die braucht sie. Und deswegen hatten die anscheinend ein geldliches Abkommen mit dem Bewohner dieser Wohnung gemacht, damit er sie heiratet, ein Jahr oder wie auch immer, wie lange auch immer, mit ihr zusammenlebt, also aber nicht richtig als Liebespaar, und damit sie dann ihre Staatsbürgerschaft hat. Allerdings ist der Typ ja jetzt gestorben wegen seinen Hunden. Und da unterbreitet diese Frau Schotti halt, dass er sie ja heiraten könnte. Und man merkt, dass Schotti ziemlich auf die Frau anspringt. Ja, er macht sie auch an. Und das nutzt sie dann aus, um ihn dann rumzukriegen, dass er dann doch ja sagt. Weil er sagt erst nein, er kennt ihn nicht. Und da ist es sehr gut. Er will wissen, wie die aussieht. Und da fragt sie, na, würde das einen Unterschied für dich machen, ob die hübsch ist oder nicht hübsch. Wenn du die trotzdem davor vor Folter und Schmerz retten kannst. Naja, nee, sagt er dann so. Also man merkt auf jeden Fall, dass ihm das ausmachen würde. Wo man dann noch so selber überlegt, ob man das in seinem, wenn man an seiner Stelle wäre, ob man das machen würde oder nicht. Ja, ich glaube, sie sagt auch so, die Hübsche wird gerettet und die Dicke wird ermordet oder so. Genau. Aber dann, er macht sie halt an, also die Frau, und dann eröffnet sie relativ bald, dass sie lesbisch ist. Und damit verfällt natürlich Schottis kompletter Ansporn. Allerdings, sie ist dann so weinerlich und weint und er regt sich auf, ja, und dann weint ihr und dann kriegt ihr euren Willen und sie weint halt weiter und dann sagt der Schotti okay und so. Er macht's schweren Herzens. Ja, genau. Und dann kommt aber die Freundin oder ich glaube sogar die Frau von der einen Lesbe an. Und die regt sich drüber auf, dass ihre Frau, also ihre Frau, die schon die ganze Zeit da war, Schotti anscheinend von dieser Bekannten, die die Staatsbürgerschaft braucht, erzählt hat. Und Schotti ist der Meinung dann, die ist verliebt in die. Ja, aber was noch vorher lustiger ist, die Frau, die dazukommt, sagt halt, ja, das brauchen sie nicht machen und sowas und sie können weitermachen, sie brauchen die halt nicht heiraten. Schotti sagt halt, ja, jetzt heirate ich sie erst recht. Wenn sie es mir verweigern, dann heirate ich sie erst recht. Und er findet dann aber auch schnell raus, die Frau, mit die er auch angemacht hat, ist anscheinend so ein bisschen verliebt in diese, ich weiß die ganze Zeit nicht, wie sie heißt, aber in diese Afrikanerin. Und möchte deswegen halt so unbedingt, dass sie nach Deutschland kommt und treibt dann auch so ein bisschen den Keil zwischen die zwei Frauen, die verheiraten, weil die andere halt dann sagt, ja, irgendwie, das stimmt oder was auch immer. Und ja, das kann sein, dass du sie heiratest, und bringt die dann im Zwist. Und weiß aber, die beiden gehen, weiß aber, dass die dann und dann dort und dort am Flughafen ankommt. Und man sieht dann, am Schluss ist er am Flughafen und wartet halt, und aber es kommt niemand an, der so die sein könnte, die Person. Und der geht dann, glaube ich, einfach wieder. Und damit endet die Folge. Wie fandest du die? Boah, also ich war, das war mal, da habe ich noch seit langem mal wieder eine Tatortreiniger-Folge geguckt. Hm? Also ich hatte zwischendurch, ich weiß nicht, 3-4 Wochen habe ich mal, wo die dann neu rauskam. Und da hat, ich hatte es besser in Erinnerung, Tatortreiniger, und dachte, ach nee, was haben sie denn jetzt hier wieder gemacht? Aber man muss dazu, ich habe die nicht in der Reihenfolge geguckt, die dritte und vierte. Muss man ja eigentlich auch nicht. Ja, ich habe die erste und zweite geguckt und dann hatte ich einen ganzen Brei von dritte und vierte vermischt und habe dann nacheinander immer so ein bisschen gesehen. Ja, eigentlich ist es ja auch nicht wichtig, aber man ist natürlich klar. Jetzt kommen wir zur ersten Folge der vierten Staffel, die sich da nennt Watt-Olympiade. Hast du die geschaut? Ja, das war die einzige Folge, oder nee, nicht die einzige, aber da war eine Folge da, wo ich sage, auch da war ein herzergreifender Moment da. Kannst du die mal erzählen, weil ich habe da den Anfang nicht geguckt und nur das Ende. Also da geht's darum, der kommt halt zu einer Oma, die ganz alleine wohnt, der Mann gestorben, der Sohn glaube ich auch. Und naja, es kommt nicht raus, es ist total trist, der ihr Leben. Und die backt, er backt gerne Kuchen, Himbeer, glaube ich, obwohl die gar keinen Himbeer mag. Das habe ich sogar schon gesehen. Ja, und ja, dann zeigt sie ihm Fotoalben, gibt ihm Kuchen, dass er noch länger bleibt und so. Und der hat an dem Tag noch ein Wattspiel oder Wattturnier heißt das. Wattolympiade. Ja, eine Wattolympiade. Und da spielen im Prinzip Fußball im Watt, also im knöcheltiefen und nee, knietiefen Schlamm eigentlich. Ja, da muss er eben unbedingt hin mit seinen Jungs. Und das erzählt er der Oma und die entscheidet, ich gehe mit hin, da will ich mit hin. Genau, weil er die ganze Zeit zu ihr sagt, sie müssen doch mal was machen, sie müssen wieder rausgehen, sonst sie sind hier die ganze Zeit alleine, sie versauern doch hier. Und er sagt sie, okay, sie gehen zur Watt-Olympiade, ich komme mit. So, da das gefällt mir wirklich, weil die gehen danach immer noch feiern in ein Hotel und so. Und insgesamt will er, sie ist halt eine ältere Frau und er ist noch nicht so alt wie sie und möchte halt mit seinen Freunden alleine sein. Genau. Ja, und dann, das will er ihr aber nicht direkt sagen. Was lässt denn der sich einfallen? Irgendeine Ausrede. Na, es geht erstmal ruft, sagt er, das Hotel ist besetzt. Genau. Das weiß ich noch. Und, er ruft, sagt er, na, ich rufe im Hotel an. Nee, und die haben auch nur ein Bad und eine Toilette und das ist ein Gang. Und es ist total eklig dort. Und so. Das macht mir nichts aus. Weißt du, ruft sie an. Und er zieht einen Stecker. Weil, als jemand rangeht. Mhm. Ja, und dann, geht's weiter, sagt ihnen, sie können mich ja mitnehmen. Oder, ja, anders. Ah, nee, es wird schon was frei sein im Hotel oder irgendwie so. Mhm. Und dann, dass sie mitnehmen kann. Und dann tut Schotti, als würde einen Anruf bekommen. Dass es abgesagt wird, oder? Nee, dass seine Frau, seine Frau, seine Tante oder so im Krankenhaus ist. Genau, welches Krankenhaus ist das? Wie heißt denn ihre Tante? Agathe. Und welches Krankenhaus ist sie? Im Agathe-Krankenhaus. Also denkt sich aus. Ja, und das ist ja Zufall, dass sie die gleichen Namen haben. Und die Frau kriegt halt langsam mit, dass der Schotti einfach nur bleibt in der Rolle, als wüsste sie es nicht. Ja, erstmal tut sie so, aber dann später stößt sie ihn offen darauf, dass er sie ja die ganze Zeit immer dreister belügt, um einfach sie nicht dabei haben zu wollen. Und er sagt so ganz traurig, ja, eine alte Dame gehört nicht auf eine Watt-Olympiade. Und dann geht der Schotti eben und man sieht, wie wieder im Gang steht und so eine Kamerafahrt zurück ist und die guckt halt ganz traurig und da, das war so ein Moment, wo ich dachte, ach, die Arme, die tat immer richtig leid. Und dann kommt der Schnitt zum Abspann. Genau, und das sieht man halt, die dort Fußball spielen im Bad halt. Und die sitzt dort anfeuernd daneben. Und zeigt und zeigt anderen Leuten ihr Fotoalbum wieder. Genau. Also jedenfalls hat es mitgenommen. Also das ist eine richtig schöne Folge. Ja, ich habe sie nicht komplett geguckt, aber ich fand es auch ganz gut. Aber ich fand es auch so, ich finde das immer so peinlich. Weißt du, er steigert sich immer mehr rein und es ist klar, dass sie es weiß und oh. Ja, aber war ganz gut. Die zweite Folge der vierten Staffel heißt Der Putzer. Die habe ich nicht von Anfang an gesehen, aber ich fand sie trotzdem großartig. Ja, die hat mich so an die Mutter von einem Freund erinnert. Ah, das war wirklich lustig. Willst du nochmal erzählen, was es ist? Weil ich habe, wie schon gesagt, am Anfang nie gesehen. Ja, also Schotti kommt dorthin, sieht von außen ganz normal aus, klopft ewig, klopft und klopft, klingelt, will schon wieder gehen. Einmal kommt einer in kompletter Gasmaske und Schutzanzug raus. Schotti geht rein, muss sich desinfizieren, die Kleidung wechseln und darf dann in das Haus reingehen. Und alles ganz sauber. Total blitzblank alles. Und der Besitzer des Hauses hat einen Putzfimmel. Und da fragt schon, ja, wo ist das Blut, was soll ich wegputzen? Hier ist kein Blut. Wie, hier ist kein Blut? Und dann, wir gehen, nein. Und da geht es halt darum, dass die Leiche rausgetragen haben und sich irgendwo mal abgestützt haben. Ach genau, die hatten ja irgendwo Fett hinterlassen oder genau. Schweiß und so. Genau, und das widert ihn so an und der ist halt total dagegen, das jetzt sauber zu machen, will schon wieder gehen und sieht dann am Fenster einen Typen, aber ich weiß nicht, was das mit dem auf sich hatte. Nee, er kriegt vorher noch einen Anruf, bevor er in das Haus reingeht, von einer Freundin. Und mit der muss irgendwas gewesen sein. Der hatte ja irgendwas. Und die hat aber jetzt einen Freund, der Privatdetektiv ist. Und der wissen will, wer das ist, wer das war. Und ihm halt auf den Kugel wird. Und er denkt, schuldig sich ja, mit ihm komme ich klar. Und er guckt raus, Sportwagen, ein übelster Muskelprotz, 2,20 Meter. Und dann kriegt er Angst. Und der wartet auf den. Dann kriegt er Angst halt und geht schnell wieder zurück. Und sucht dann krampfhaft Sachen, um sie sauber zu machen. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ja, und dann fragt er zum Beispiel den Putzer, ja, also den, der so einen Putzfilm hat, wann haben sie denn das letzte Mal die Garderobe sauber gemacht? Und denkt so, ja, jetzt kommt ja von letztes Jahr. Und dann sagt er so, heute Morgen. Und ganz, ja, und die Knöpfe, ja, auch heute Morgen. Ja, und die Gewindeknöpfe. Ja, nee, und die Schrauben, und ja, die ja. Schrauben, die das Ding festhalten. Ja, und auch die Kerben in den Schrauben, ja, da komme ich immer so schlimm, also schwer rein, ja. Das muss man machen. Na, und dann wird halt geputzt und gemacht. Und zwischendurch kommt doch die Polizei, weil der... Das hatten wir in der ersten Folge vergessen. Was? Jetzt fällt es mir gerade ein, ich wollte in der ersten Folge eigentlich nochmal auf die Polizei, die dann ankommt und das Ohr mitnimmt, eingehen. Nee, jetzt. Später in der ersten Folge kommt die Polizei und die nehmen ein Ohr mit. Aber egal. Ja, dann kommt die Polizei nochmal und Schotti kennt die ja und will, dass sie den wegschicken draußen, den Muskelmann. Aber die kennen den, ne? Und das ist ja, das Privatdetektiv ist, die kennen den und finden das nur lustig und gehen wieder. Ja. Und dann ruft er, wo wir gerade bei Folge 1 waren, da bin ich nämlich drauf gekommen, ruft er nämlich seine Bekannte, die hieß sie Maria. Eine Prostituierte auf jeden Fall. Ja, ruft die aus der ersten Folge an, damit sie eben diesen Detektiv anmacht und ihn eben wegführt. Genau, er macht doch sogar Beweisfotos. Genau, er fotografiert die ganze Zeit. Und dann erbricht sich doch dieser mit dem Putzfimmel hinter sein Sofa. Der ist dann auf jeden Fall richtig fertig, weil der Schotti sagt dann auch, ja, die Waschmaschine müssen wir putzen, das ist eine Dreckschleuder und da drin wäscht man doch keine Wäsche mehr. Dann machen die noch, was machen sie noch sauber? Hinter der Schrankwand machen sie noch sauber. Das ist doch, wo der Schrank dann am Ende auf ihn kippt. Genau, oder ganz so am Anfang, wo reinkommt und die Ablage sauber machen muss, erklärt er dann ganz professionell. Ja, und das ist auch erstmal, am Anfang ist der Putzer total beeindruckt von Schotti, weil er als Fachmann so total weiß, wie man alles sauber macht. Er hat für jede Härte grad hat er einen speziellen Schwamm und alles. Man muss gegen den Uhrzeigersinn. Wegen der Erdrotation. Genau, und trocknet das zu schnell und also denkt sich auch Mist aus. Naja, und er bringt ihn in der Folge dazu praktisch, dass es ihm am Ende völlig egal ist. Genau, der Typ übergibt sich dann hinter sein Sofa und ihm ist es aber scheißegal und er sagt, ja, ich lass das hier. Dann zieht er sich aus, will ja. Pizza bestellen, furzt die ganze Zeit. Und Schotti ist dann schon angewidert davon, weil es ja. Zu doll ist. Aber und, ja. Ja, und dann kommt halt die Freundin, die tut den Muskelmann verführen, mitnehmen, Schotti macht Beweisfotos und fährt dann endlich wieder heim. Genau, ich weiß jetzt nicht, ich fand die ganz lustig mit dem... Ich finde es sehr lustig, vor allem, weil die mich halt eben an die Mutter von der Freundin erinnert. Ja, okay. Jeden Tag wird das ganze Haus gewischt. Ja, das ist, manche haben so Putzfinne. Jetzt, dritte Folge, vierte Staffel, damit muss man rechnen. Das ist auch eine sehr schöne Folge. So Zombie-Apokalypse würde das passen. Da habe ich wieder nicht den Anfang gesehen. Von den ganzen, den Anfang habe ich nicht gesehen, aber dann relativ bald. Da ist auch kein großer Anfang. Der kommt. Doch, habe ich gesehen. Der kommt zu so einem Elektroladen. Genau, und dort wird halt in Nachrichten. Anscheinend gab es dort. Nee, nicht Elektroladen. Der ist am Anfang ist an so einer würstischen Bude dort. Okay, dann habe ich doch nie den Anfang gesehen. Das Auto kommt, fährt ran, geht in die Würstchenbude rein, man hört halt aus, dass man hört im Auto ein Autoradio, wo halt von einem Vorfall berichtet wird, wo in einem Einkaufsladen auf den Kassierer geschossen wurde. Mhm. Shotty fährt halt dann dorthin, spricht also ist nachts dann, spricht mit dem diensthabenden Polizisten, der erklärt ihm kurz alles und Shotty fängt dann an sauber zu machen und die ganze Zeit läuft jetzt so ein komischer Kauz rum. Ja, und es ist halt dort vorher so ein Einbruch gewesen, wo Leute oder ein Typ erschossen wurde. Genau, und der macht Nachtschicht und räumt Regale ein, der Mann dort. Den er trifft. Und das ist ein bisschen so alternativer. Ja, aber auch so ein bisschen total Verschwörungstheoretiker höchstwahrscheinlich. Und ja, in jeder Minute kann die Erde zusammenbrechen und alles. Ja, dann erklärt er ihm von seinem Plan, den er hat. Aber vorher ist noch grandios, irgendwie Shotty sagt so, ja, und was ist, wenn ich sie jetzt angreifen würde? Und der andere Typ zieht direkt eine Knarre und zielt damit auf Shotty. Und Shotty in seiner Angst rennt los, rollt sich durch die Regale, rennt weg, stellt sich irgendwo hin. Der Typ wandert dann so ganz horrorfilmartig, läuft der ganz ruhig hinter ihm her, geht durch die Räume durch, guckt und Shotty versteckt sich so rechts und dann ist er vorbei und Shotty rennt wieder weg. Und wo er in der Enge ist, kommt er an. Entschuldigung, ich wollte sie nicht erschrecken. Genau, und stellt sich raus, war halt nur eine Gaspistole. Aber ja, wollte halt nichts Böses. Und dann kommt eben raus, dass dieser Typ anscheinend ziemlich apokalypsenfanat ist. Ein bisschen wie wir, nur ein bisschen viel, viel krasser. Und er zweifelt, also oder kritisiert die ganze Zeit diese Konsumgesellschaft, die nur auf Geld aus ist und so. Und erzählt halt von seinem Bunker, den er hat. Genau, er verzichtet nämlich auf fast alles, was kann. Er überlebt gerade so und. Er putzt auf Arbeit Zähne, zählt Servetten ab, die er mitnimmt und alles. Und spart halt sein ganzes Geld und investiert das alles in Überlebenszeug für die Apokalypse. Genau, und er hat einen Bunker gebaut, wo er, ich weiß nicht mehr, wie lange, aushalten könnte. Ja. Mit irgendwie, ich glaube, Essensration für 2 Jahre oder so. Und er würde sich, und dann erzählt er halt so, wie er dann das verkaufen würde, tauschen würde gegen BMW und sowas. Wo er dann Shotty wieder sagt, ja, dann würdest du dich doch dran bereichern. Genau, das wäre dann einfach in der Apokalypse, wäre er der Typ, der... Also er kritisiert die ganze Zeit die Leute, die dort oben sitzen, die reich sind und Geld in den Arsch geschoben kriegen. Und aber in der Apokalypse, wenn er dann alles hätte, wäre er genau dieser Typ. Und wäre sozusagen selbst die Person, die er die ganze Zeit hasst. Genau. Und Shotty bringt ihn halt dazu, dann mal ein bisschen zu überlegen und nachzumachen, gibt ihm auch mal ein Bier auf Arbeit. Ja, genau, und bezahlt es irgendwie so. Und ja, und am Ende ist dann, glaube ich, Shotty kriegt noch diese Kekse geschenkt. Und den Hubschrauber, den mit dem er fliegen will. Ach genau, der wollte mit diesem Flugzeug, mit diesem Hubschrauber fliegen. Und dann wollte er sich eine Kaffeemaschine für 1200 Euro kaufen und sagt, verkaufen Sie sich eine Kaffeemaschine. Und dann kann man später eh nicht mehr benutzen, wenn die Welt untergeht. Ja. Und dann, das muss man kommen sehen halt. Man muss immer damit rechnen, sagt er. Und er sagt, ja, es wird auf jeden Fall noch kommen. Und Shotty sagt halt, und was ist, wenn es nicht kommt? Was machst du dann mit deinem ganzen Zeug? Genau, dann hat er nämlich das ganze Geld investiert und für nichts und wieder nichts und stirbt. Also wenn er dann jemals stirbt, ziemlich unzufrieden, weil keine Apokalypse da ist und er kein ordentliches Leben leben konnte. Und ich denke, das ist so ein bisschen die Moral von der Geschichte ist, lebe dein Leben jetzt gut, weil später kann es vielleicht schlimmer werden, aber da hast du jetzt wenigstens ein gutes Leben gehabt. Um jetzt nicht YOLO zu sagen, weil YOLO ist wieder was ganz Schlimmes. Aber ich fand's auch gut, weil dieses Jahr Apokalypsen denken, aber was ist, wenn keine Apokalypse kommt? Fand ich ganz cool. Ja, und zwar war schön gemacht, mit dem Hubschrauber, wo er da noch lang fliegt. Ja, man sieht dann etliche die Stadt von oben, Hamburg und so alles aus der Hubschrauberperspektive, wo so ein kleiner Hubschrauber es nie schaffen würde. Aber ja, weil Shotty sagt, aber wenn die Welt untergeht, dann will ich nochmal mit so einem Hubschrauber geflogen sein. Genau. Ja. Ich fand sie ganz lustig. Das war auch, na, gibt's eigentlich zu sagen zu der Folge? Ja. Jetzt kommt der Fluch und der Fluch, den haben wir gerade erst vor Anfang des Podcasts gehört, gesehen. Was ist ein Podcast? Ein Podcast, was ist ein Podcast? Ein Podcast. Ja, genau. Wir haben vor der Aufnahme dieses Podcasts der Fluch, die vierte Folge der vierten Staffel von der Tatortreiniger gesehen. Und dann haben wir erstmal 10 Minuten gebraucht, um uns halbwegs wieder auf die deutsche normale Sprache zu gesinnen. Denn in der Folge wird nur gereimt. Und das ist nicht nur, aber hauptsächlich 95%. Und das ist, also man guckt das und kommt richtig rein danach. Wenn man redet, kommt man sich richtig blöd vor, weil man Ja, man möchte die ganze Zeit reimen, wenn man diese Folge geschaut hat. Das ist das Lachen auf jeden Fall, da habe ich bestimmt am meisten gedacht von allen Folgen. Ja. Das geht darum, Shotty kommt zu einem Haus, wieder anscheinend relativ, also großes, edles Haus, und klingelt. Und ein Mann kommt an und begrüßt ihn reimend, aber Shotty nimmt das gar nicht so wahr richtig, kommt mit rein und redet los. Und ich glaube, er irgendwie, der andere Mann reimt so und Shotty trägt ihm so ein auch was Gereimtes vor und sagt dann so, ja, hier, das habe ich mir überlegt und sowas. Und reimt nicht, während er redet, und plötzlich steht er wieder vor der Tür. Und wird langsam fuchsteufelswild, weil immer wenn er reinkommt und normal redet, haut sie ihm wieder vor die Tür. Also und plötzlich Schnitt und er steht wieder an der Tür und muss wieder neu anfangen mit Putzen. Und es stellt sich raus, dass der Urgroßvater, was glaube ich, des Besitzers vom Haus, einen Fluch über dieses Haus... Und er war Dichter. Und er war Dichter und hat das Haus verflucht, dass jeder, der in diesem Haus ist, reimen muss. Das bedeutet, ab da sprechen die nur noch in Reimen. Zuerst tun sie sich gut gemacht. Ja, zuerst tun sie sich ziemlich schwer. Die nehmen sich zwei Wörter und Wetter und Netter. Wetter und Netter und dann kommt noch Vetter dazu und reiten die ganze Zeit drauf rum, aber sie werden immer besser im Reim und Reim und Reim und Reim. Und es ist wirklich sehr, sehr schön anzuschauen. Weil alles im Reim ist und dann plötzlich werden noch die Figuren, über die sie reimen, zum Beispiel sie reimen über einen Gorilla, plötzlich ist dort ein Gorilla und sie reimen über ein erfundenes Instrument. Ja, plötzlich ist das Instrument da. Genau, und was auch kurz ist, der Besitzer des Hauses sagt vorher, aber sagen sie nie Mensch, denn auf Mensch gibt es keinen Reim. Und da Shotty dann sagt, ja, er hätte die ganzen Worte erfunden und so, die zum Reimen nutzen, ist der Besitzer des Hauses ziemlich niedergeschlagen, weil er anscheinend immer erfolglos ist in seinem Leben und möchte sich umbringen und steht auf dem Tisch und auf einem Stuhl noch darauf und macht sich gerade die Schlinge um den Hals und Shotty besänftigt ihn wieder und lässt ihn lachen und er haut sich spaßeshalber aufs Bein, da kippt der Stuhl um. Das Seil wird straff und Shotty ruft schnell Mensch, Mensch, Mensch, Mensch, damit es kein Reim ist. Und oh, ich fand eher, dass das wirklich aus Versehen so... Ja, mir ist dann auch aufgefallen, ach, der hat's gut gemacht. Und so rettet er den, also er nutzt sozusagen das auch noch. Und aber das ist so, insgesamt ist es so die einzige Folge, die aus dem Muster rausfällt, ja. Weil sonst stellt sich Shotty, also gibt's keine so Magie oder irgendwas, das stellt sich schon er ist immer sehr kritisch, vor. Er ist immer total kritisch. Genau. Und das ist in der Folge nicht mehr. Das ist er lässt sich sozusagen fallen und macht mit diesem Traumwelt mit. Dann irgendwann steigt auch der Urgroßvater aus seinem Bild und schießt auf den Gorilla und der schnellt ihn aber. Genau, und der Besitzer sagt dann aber, nee, in meinem Reim hast du ihn verfehlt, also haut's nicht hin, nimmt ihm die Waffe weg. Und da muss der Mann wieder in sein Bild gehen und Shotty kann zu Ende putzen. Und irgendwie, anscheinend ist der Fluch dann richtig gebrochen, obwohl sie ihn dann trotzdem nochmal raushaut. Nee, ich glaube, das war nur so geschnitten, damit es nochmal aussieht, aber ja, ich muss jetzt einnebeln. Ja. Also, sie haben damit den Fluch sozusagen gebrochen. Was ich, jetzt nochmal nach vorne am Anfang zu springen, was ich lustig fand, wo er dann, der steht vor der Tür und irgendwie unter ihm ist so ein Gitter und er macht das Gitter auf und da liegen so Knochenüberreste drin und der, das ist aber ein Mensch. Und er sagt, ja, das ist der Postbote. Und er, was? Ja, der hatte anscheinend ein großes Stotterproblem. Und liegt dort tot vor der Tür. Ja, aber ich fand die auch ganz lustig. Also man konnte echt gut lachen. Aber also ich habe echt am meisten gelacht von dort, weil... Ja, aber also Tatortreinig ist halt, man lacht nicht unbedingt so doll, aber es ist sehr lustig. Aber bei der lacht man doll und das Reim ist einfach grandios. Ja. Weil es muss... Es erinnert an so ein... ich weiß nicht, wer schon mal am Poetry Slam war... Wenn die so schnell ineinander die Reime und das ist so ist es auch, ist richtig cool. Und danach kommt man sich, wie schon gesagt, blöd vor, weil man nicht in Reim sprechen kann, einfach so. Und man versucht es geistig, aber kriegt es nicht hin. Und mich würde echt mal interessieren, man müsste mal gucken, ob es da Making-ofs davon gibt von der, weil die werden sich wahrscheinlich so oft versprochen haben, denke ich, in der Aufnahme. Ich meine, da ist nur manchmal ein Schnitt drin, wo ich denke, der hat sich bestimmt beim ersten Dreh versprochen. Und das ist einfach dann so getan, als wäre ein Schnitt drin. Ja. Was auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Folge. Ja. Und jetzt kommen wir zur bis jetzt allerletzten Folge, soweit mir bekannt ist. Das ist die 5. Folge der 4. Staffel. Und jetzt ist der 10. Januar. Genau, der 10. Januar, unser Aufnahmedatum. Und diese heißt da Tauschgeschäfte. Hast du sie gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Okay, habe ich den Anfang gesehen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe so ein Problem mit dem Anfang. Das geht darum, Schotti kommt in eine Bar. So ur-hamburgisch mit Akzent irgendwie der Typ, der Barmann sagt, yo. Und die sind gleich auf einer Ebene, kommunizieren gleich so, ja, hier, anscheinend gab es eine Schießerei und Gerangel und einer wurde erschossen und Schotti soll das halt wegmachen und macht halt sauber und plötzlich kommt sondern eine niederländische Frau, der anscheinend dieses Etablissement die Bar gehört und diskutiert halt mit Schotti und sie redet, also man erfährt, dass der Mann, der dort niedergeschossen war, ihr Mann war. Also er war anscheinend viel, viel jünger als sie, weil sie ist, ich glaube, ihr Alter wird gesagt, ich glaube, sie ist 70 oder so. Und er war mit ihr verheiratet, war viel jünger. Aber sie wusste anscheinend, dass der sie nur aus den Geldgründen geheiratet hat. Aber sie hat halt gesagt, okay, das nehme ich halt hin, dafür habe ich noch eine Person. Und da reden sie drüber, dass eben, was man mit Geld alles machen kann. Zum Beispiel sagt Schotti teilweise irgendwie, er wäre nicht käuflich und dann sagt sie, okay, ja, für ich gebe dir 1000 Euro einen Lack bei der Putz oder so. Genau, und dann sagt er direkt, ja, okay. Und sie sagt eben, ja, nee, das will ich jetzt doch nicht, dass du nackt putzt. Und lässt es dann bleiben. Und er findet dann auch noch Geld irgendwo und behauptet, ihr Mann habe das Geld noch schnell unter so einem Flipper-Automaten versteckt. Um seine Frau anscheinend, um das Geld zu schröpfen. Und dann ist wieder seine Frau, diese Frau wieder bedrückt und sagt halt, ja, das kann schon stimmen. Nebenher kriegt man auch noch mit, dass der Barmann anscheinend so eine heimliche Liebe dieser Niederländerin gegenüber hat, aber es wird nie offiziell angesprochen. Und zum Beispiel sagt sie auch, mit dem Geld, was dort unten drunter war, könntest du mal deiner Merle, ich glaube, es ist die Merle in dem Moment, mal was Gutes machen, weil er sagt die ganze Zeit so, ja, ich bräuchte was Großes, um ihren Heiratsantrag zu machen oder sowas, aber ich habe nicht das Geld oder sowas. Und dann zählt sie halt auf, ja, ihr müsstet nach dort und dort fahren, dann super Hotel, Suite, alles mögliche, und zählt halt auf, dass er irgendwie auf insgesamt 5000 Euro kommen würde, nur um ihr zu sagen, ich liebe dich oder sie zu heiraten. Und da sagt er halt, ja, das wäre es mir nicht wert. Aber ich habe zum Beispiel letztens für ihren Geburtstag, was glaube ich, so mir so ein Hasen, also in einem Hasenkostüm so eine Tanzchoreografie einfallen lassen, die er aber ihr nicht vorführen würde, der Frau. Dann bietet sie ihm, glaube ich, wieder Geld und dann würde er sagen, ja, okay, das würde ich machen. Wird dann allerdings nichts. Sie geht dann, glaube ich, und man sieht dann im Abspann nur... Er sagt doch irgendwie für... Aber den Hasentanz, den würde ich nie machen, oder? Ja, irgendwie so. Jedenfalls am Ende ist dann der Abspann und man sieht plötzlich einen Hasen, der tanzt. Mit der Choreografie, und man freut sich schon. Und dann nimmt aber der Hase den Kopf ab. Also es ist so ein flüchtiger Kopf. Und es kommt aber dieser Barmann zum Vorschein und der sagt halt, ja, war das so richtig? Und Schotti sagt ja. Und der Barmann hatte vorher noch von der Frau dieses Geld gekriegt, damit er irgendwo sich was Gutes machen sollte, irgendwo so feiern. Und Schotti kriegt direkt erstmal 50 Euro von dem Barmann, dass er ihm den Hasentanz beigebracht hat. Aber die Folge war auch ganz lustig. Aber, also, war jetzt nicht sehr hervorragend, aber gut anzusehen und interessant wegen diesem ganzen Gelddiskussion. Ja, und zusammenfassend, also Tagreiniger ist eine geniale Serie. Man muss es sich unbedingt mal angucken. Also es ist lang mal wieder was, eine deutsche Serie, die echt gut ist. Durchweg, fast durchweg. Ja, also man muss jetzt nicht sagen, oh, ich muss jetzt die Staffel gucken, die Staffel. Eigentlich sind jeder Staffel sind gute Folgen dabei. Wir können ja noch mal ein paar Folgen sagen, die man auf jeden Fall mal ganz oben steht, und dann gefocht, Schottis Kampf. Also Schottis Kampf, grandios, wenn ihr eine gucken könnt, dann guckt ihr Schottis Kampf an. Ich fand, die erste ist ganz wichtig. Also die sollte man sich auch angucken. Die fand ich ziemlich auch gut. Wow. Gerade auch, weil es das erste Mal, man kannte vorher nichts. Also ganz normale, ganz gewöhnliche Jobs fand ich persönlich ziemlich gut. Was fandst du noch gut? Das muss man kommen sehen, ist eigentlich auch. Ja. Soll man auch, also die Dialoge, das sind halt nur die Dialoge. Ja, es ist, die baut. Dann was hast du? Wenn du die Dialoge aus Tatort Reinigung wegnimmst, hast du gar keine Serie mehr. Da hast du einen Typen, der nicht mal mehr putzt, weil putzen tut er immer im Abspann. Genau. Also, ja, also die könnte man sich gut angucken und der Fluch noch. Ja, der Fluch noch, weil das Reimen einfach sehr gut ist. Und wie hieß sie gleich die Folge? Welche? Mit dem Rauchen und dem Mann. Über den Wolken. Die auf jeden Fall. Alleine wegen Schotti singt sie dann. Nicht über mein Sofa. Die ist auch sehr gut. Ja, also man hört, es gibt sehr viele Folgen, aber es gibt auch nicht gute Folgen. Aber und damit man sich eine Meinung bilden kann, Grüße aus dem Jenseits. Ja, also ich mochte sie nicht, Christoph mochte sie. Entscheidet selbst, guckt es euch an. Und wer Vegetarier ist oder gegen Vegetarier? Dann Fleischfresser. Dann Fleischfresser. Also für jeden ist was in der Tatortreiniger dabei. Fast jede Folge ist sehenswert. Guckt sie euch auf jeden Fall alle mindestens einmal an, wenn ihr die Chance dazu habt, weil einmal kann man sich jede Folge mindestens angucken. Und sehr unterhaltsam, ist lustig und würde ich persönlich meinen, fast für jeden zugänglich. Jo. Aber man ist nicht so klein. Also das ist schon höheres Niveau. Also man muss es. Ja, also für Kinder, also jüngeren Alters, die haben halt keinen Spaß daran. Wenn ich mir meine Schwester angucke, die ist 13, die würde das auch noch nicht verstehen, denke ich, die Tiefen. Ja, sozusagen bei denen, die, wie man heutzutage teilweise Jugendliche sieht, also die noch ein bisschen jünger sind als wir, wie die rumlaufen, würden die das höchstwahrscheinlich auch nicht gucken. Aber man sollte gesunden Menschenverstand haben, da kann man das gucken. Jo, auf jeden Fall. Ja, das war's für heute. Jetzt haben wir doch eine ordentliche Weile über Tatortreiniger geredet. Ich fand's gut. Mal sehen, über was wir das nächste Mal reden. Ich war der Adam. Und ich bin der Christoph.